Ich mache dann auch eine Post-Production nur. Jetzt auf und. Magst du mit deinem Alter mal einen Schuss Sahne oben drauf spritzen? Richie? Ja? Kann man doch mal fragen, oder? Das ist eine Frage, die muss man eigentlich mal stellen. Und wie war die Antwort? Was war denn die Antwort? War negativ, auf jeden Fall gefärbt. Oh, jetzt klebt mir die Hand. Da muss ich noch glatt machen. Ich berichte. Ja? Du altes Fotzloch, du. Bist du jetzt soweit oder was? Ja, schon lange. Na Gott sei Dank, ich starte jetzt sofort ein hier. Also halt de Maul, wa? Es geht los, meine Damen und Herren. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen Lavin Mario bei Odin. Also auf jeden Fall, jetzt müssen wir gleich anfangen, weil wir haben so viele Themen. Jetzt wollte ich das eigentlich heute so machen, dass ich jetzt bei Kabel BW anrufe und dir sozusagen damit alles erzählen kann, weil ich es ja Kabel BW erzähle. Ja, das hat jetzt aber nicht geklappt, weil mich Kabel BW vor einer halben Stunde angerufen hat. Bin ich gerade in einer Matrix versunken oder erzählst du das jetzt gerade zum zweiten Mal alles? Nee, wann habe ich denn das erzählt? Das hast du gerade eben erzählt. Aber nicht im Podcast. Nee, nicht im Podcast, aber das können sich ja die Leute denken. Du musst mal zwischen der Realität und dem Internet unterscheiden. Und entscheiden musst du da endlich mal, was du machen willst. Was ich machen will? Ja, ist doch logisch. So, jetzt pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir das ganz, ganz schnell, weil ich will unbedingt wissen, wie das ist, wenn man eine Oculus Rift bedient. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. Ja, ich bin auch ganz gespannt, also wirklich. Also alles ging damit los, dass ich Anfang dieses Jahres eine schöne Postkarte bekommen habe von KBBW. Dann haben sie so gesagt, ja, das Internet, das wird ja immer mehr genutzt und dadurch wird das auch teurer. Ist ja klar. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eine endlose Ressource, das weiß man ja. Das ist ja wie zum Beispiel Öl. Die ist endlich, genau. Das ist ein fossiler Rohstoff, das Internet. Ja, wenn da jeder sich bedient, ist man irgendwann alle. Dementsprechend muss man mehr Internet fördern seitens KBBW und das wiederum verursacht unglaubliche Kosten. Jetzt gibt es bestimmt so ein paar IT-Spezialisten, die sagen, ja, müsste es nicht eigentlich billiger werden, wenn immer mehr Kunden das Ganze nutzen, weil ja die Infrastruktur sozusagen sich dann fast schon, also die Kosten dafür amortisieren, weil man ja so viel Geld einnimmt. Nein, das ist falsch gedacht. Also es ist wirklich so, wenn jetzt alle gleichzeitig Internet benutzen, kann es passieren, dass morgen die Sonne nicht mehr aufgeht. Ja, richtig. So, dann habe ich mir so gedacht, okay, na, dann rechne ich das doch einfach mal aus. Ich zahle jetzt 50 Euro und dann ab März 52,50 für eine 100 Mbit Down, 5 Mbit Upload. Dreckscheiße. Dann habe ich mir gedacht, da gucke ich mal, so heißt auch der Vertrag übrigens, falls ihr nach dem sucht, dann gucke ich doch mal auf Kabel BW, was man da eigentlich sonst so dafür jetzt bezahlen würde, wenn man jetzt, sag ich mal, Neukunde werden will. Und siehe da, möchtest du diesen Vertrag abschließen, musst du dann auch schon 34,95 Euro bezahlen für den gleichen Vertrag. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eine Art, vielleicht von mir eine Milchmädchenrechnung, aber ich würde im ersten Moment sagen, dass ich da ein bisschen zu viel bezahle. Würdest du mir jetzt recht geben? Würde ich dir recht geben, ja. Und als es ist gerade ganz schwierig, über dieses Thema mit dir so zu reden, als würde ich die Geschichte zum ersten Mal hören, denn ich kenne natürlich schon die ganze Nummer, als sie dich gefickt haben. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Sie haben okay. nicht richtig geowned. Das muss man wirklich nochmal sagen. So, dann habe ich also gedacht... Hast du die Geschichte eigentlich schon mal letzte Woche erzählt, als sie dich angerufen haben, dir den günstigeren Tarif angeboten haben, du gesagt hast, nee, lassen Sie mir bitte nochmal eine Nacht Bedenkzeit. Nee, das will ich ja jetzt, ich muss ja erstmal einleiten. Ach so. So, okay. Jetzt... Das ist schwierig dann immer so zu tun, weißt du, da bin ich einfach... Ja, halte einfach mal jetzt Maul. Da bin ich einfach nicht Manu Thiele genug, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. So, jetzt war es so, dass ich gedacht habe, ich rufe da einfach mal an und frage mal nach, was man da so machen könne. Dann habe ich ja angerufen und da war erstmal jemand dran, den konnte ich nicht ernst nehmen, der hat so eine Comedy-Stimme gehabt und das ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man da in einem Callcenter anfangen möchte. Da finde ich, sollte auch so ein Chef mal die Eier in der Hose haben und sagen, hey, mit so einer Stimme vielleicht eher E-Mail-Support oder so. ja, es ist ja nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gäbe. So, also auf jeden Fall. Also er hatte quasi ein richtiges Radiogesicht. Ja, ja, ja, da hat alles wirklich gepasst. Also ich kann mir den richtig vorstellen. Ist ja egal. Das nimmt sonst zu viel Zeit in Anspruch. Jetzt müssen wir hier mal zackig machen. Also. Warum eigentlich? Weil es ist so unfassbar viel Stress in dieser Welt. Wir müssen so viel noch machen. Ich muss so viel noch machen. Also, ich rufe da an, kommt der mit der Comedy-Stimme und sagt mir, ja, also alles, was wir machen könnten, würde für mich noch teurer werden. Mhm. Also alles, was er jetzt da, sag ich mal, positiv für mich gestalten könnte, wäre am Ende aber teurer als das, was ich jetzt zahle. Dann habe ich gedacht, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr mir gerade sagt, ich soll das Doppelte fast bezahlen, was ein Neukunde bezahlt, nur weil ich schon seit 2007 Kunde bin. Das ist doch totaler Schwachsinn. Humbug, so sprich es aus, Humbug ist ja, das. Ja, dann sagt ja, er... Ja. Dann kommt der Tipp von einem KBBW Callcenter Mitarbeiter. Und ich sag nur dazu, die gehören zu Unity Media, KBBW. Also nur falls sich da jemand gerade überlegt. Übrigens, Unity Media ist mir instantly schon so unfassbar unsympathisch, weil sie dieses komische Blumenlogo haben. Das haben sie von KBBW gemobst. Die haben das auch schon seit 3 Jahren. Das finde ich unfassbar unsympathisch. Und da verstehe ich auch gar nicht, was diese Blume mir sagen will. Dass dieser Konzern so eine Farbenvielfalt hat oder was? Oder wie? Nee, oder so stachelig wie ein Kaktus ist, oder ich verstehe es nicht. Dass sie bescheuert sind, soll das dir sagen, weil nur dumme Menschen machen sich Blumen als Logo, also wenn du ein Internetprovider sein möchtest und dann kommt irgendjemand mit der Idee um die Ecke, lass uns doch eine Vase als Logo nehmen mit Blumen drin. Nichts gegen Pizza Sunflower, ja? Ja, die ja. Haben eine Sonnenblume und die haben eine schöne Pizza. Ja, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Internetunternehmen, Pizza Sunflower. Da kannst du auch im Internet bestellen. Es ist ein global. Ja, gut, da hast du mich. Ich bin aber gerade auch rhetorisch nicht auf der Höhe. Ich habe gerade mit KBBW telefoniert, da muss man erstmal wieder jetzt so ein Level angleichen. Ja, und vor allen Dingen, da gab es auch gerade so eine Art Hostile Takeover in deinem Podcast-Zimmerchen. Ja, das muss man noch dazu sagen. Und die haben mich auch outsmartet. Die Biester. Die Biester. Outnumbered and outsmarted wurdest du da. Ja, aber nicht outside. Der größte war immer noch ich. Ja, outsized wurdest du nicht, das stimmt. Auch wenn sie sich beide getürmt hätten. Ja, stimmt. So, auf jeden Fall war der Tipp des KBBW-Mitarbeiters, ja, kündigen sie doch einfach. Da habe ich schon gedacht, das ist natürlich so, habe ich es auch noch nicht gehört, wenn ich da zum Beispiel bei Sky anrufe und sage, hey, wie sieht's denn aus, dass die dann sagen, ja, kündige doch. Auf jeden Fall war das sein Tipp, ich soll kündigen, dann würde sich jemand bei mir melden und dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass der dann ein besseres Angebot mir anbieten könne. Dann habe ich gedacht, naja gut, da kündige ich mal. Das war wie gesagt Ende Januar. Und so ein Brief, der ist ja, also das wissen ja die wenigsten. Man denkt ja, man bringt den Brief zur Post und dann ist der schwuppdiwupp in Karlsruhe oder in Pforzheim, da ging der jetzt hin, der Brief, und wird da bearbeitet. Ja, in Pforzheim. Also das ist aber nicht der Fall. Bis so ein Brief mal wirklich beim Empfänger ankommt, können Wochen vergehen. Ja. Denn, und da müsst ihr euch mal selber hinterfragen, ihr wisst es, Briefe haben ja schließlich keine Beine. Jetzt muss praktisch so ein Brief total auf die Natur hoffen, dass der Wind aus der richtigen Richtung weht, dass der Regen, sag ich mal, nicht zu schwer ist. Und wenn, dass dann das Rinnsal, das sich bildet, ebenfalls in die Richtung fließt, ihr versteht, was ich meine. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Brief wirklich 6 Wochen gebraucht hat, bis der von meiner Ortschaft bis nach Pforzheim getrudelt ist. Pforzheim gesagt. Ja, hat er. Das sind immerhin 70 Kilometer. Auf jeden Fall rufen sie mich letzte Woche Freitag. Was Freitag, als wir gespielt haben, an? Samstag oder Freitag? Ja, war Freitag, so Freitag. Freitag. Und man muss dazu sagen, wir befanden uns da gerade wirklich in einer ganz wichtigen Phase, was unsere FIFA 16 Koop-Karriere angeht. Ja, im Endeffekt hat KBBW nicht nur meine Interneträume zerstört, sondern gleichzeitig auch meine Koop-Karriere, weil seitdem spielen wir nicht mehr zusammen. Also, und werden es auch nie wieder tun. Boykottierst du jegliche Koop-Session? Richtig. Also, der ruft mich an, der Heini. Warte mal, bevor's. Und das machen wir auch noch. Der ruft mich an, der Heini, und sagt so, ja, Mensch, Sie haben ja bei uns gekündigt. Ich hätte hier ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Das hat sich auch alles gut angehört. 3 freie Monate. Das habe ich gedacht, Mensch, da sparst du schon mal 150 Euro. Ist ja nicht schlecht. Dann, sag ich mal so, die Internetleitung, die ich so möchte, mit 20 Mbit Upload und 200 Mbit Download, mehr geht hier nicht. Und das ist eigentlich auch wirklich, erstmal ausreichend. Hat sich alles gut angehört, aber ich habe so eine Eigenart, dass ich praktisch nicht direkt am Telefon zusage, sondern dass ich mir immer so einen Tag Bedenkzeit erbete. Einfach nochmal so eine Nacht drüber schlafen. So, weil immerhin schließt du ja da einen Vertrag ab, der, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, 2 Jahre lang läuft. Und das kann jeder mal selber rechnen. 24 mal 50 Euro, gut 3 Monate kriege ich umsonst, aber wahrscheinlich muss ich mir noch 5-mal irgendwie so einen Technicolor-Dreck schicken lassen, den ich dann wieder zurück... Das war auch eine schöne Nummer, ja. Den ich dann wieder zurückschicken muss. Also das sind auf jeden Fall trotzdem über 1.000 Euro, die ich da löhne an KBBW über 2 Jahre. Also da kann man schon mal eine Nacht drüber schlafen. Dann sagt der Mitarbeiter zu mir, ja, das mit der Nacht drüber schlafen ist schwierig, weil er am nächsten Tag nicht arbeitet. Das ist jetzt auch wieder eine Information für alle, die sich überlegen, zu Unity Media zu gehen. Es gibt praktisch nur einen Sachbearbeiter. Nur einen. Ja, für dich. Also du hast deinen persönlichen Sachbearbeiter, der aber... Ich glaube für den ganzen Konzern, und das finde ich wieder respektable Leistung von den Burschen. Ja, das erklärt vielleicht auch, warum das so lange gedauert hat mit dem Brief. Wenn das, vielleicht musst du das morgens machen und nachmittags telefoniert er. Kann ja sein. Ja, natürlich, ja. So, also er konnte mich praktisch nicht am Samstag anrufen und er kann das auch nicht weiterreichen, weil sonst würde er ja die 2,50 Euro Provision nicht bekommen. Mhm. Dann habe ich so gesagt, naja, wann können Sie mich denn erreichen? Ja, am Donnerstag, ist heute. So, dann habe ich mir gedacht, also gut, ist mir jetzt auch egal, dann machen Sie das halt so. Dann melden Sie sich am Donnerstag, ich überlege mir das bis dahin, fertig. So, dann kommen wir am Dienstag nach Hause und finde einen Brief in meinem Briefkasten. Ja. Der war übrigens, also das ist jetzt vielleicht dann auch nochmal eine Information wert, der hat jetzt nicht ganz so lange gebraucht, bis er bei mir war. Der wurde nämlich am Montag verschickt und war am Dienstag bei mir. Das ist natürlich, weiß ich nicht, ob der KBBW vielleicht, die haben da natürlich auch das nötige Vitamin B, dass so ein Brief dann einfach auch schneller hier ankommt. Und da stand dann drinne, dass mir dann praktisch zum 1.3. das Internet abgestellt wird. Jetzt könnt ihr mal auf den Kalender gucken. Der 1.3. war praktisch der Dienstag, an dem ich praktisch diesen Brief dann auch in meinem Briefkasten gefunden habe. Und es ist nicht so, dass wir nicht jeden Tag im Briefkasten gucken würden. Ja, also wir gucken da schon relativ regelmäßig, so 1 bis 2 Mal am Tag. Aber gut, dann habe ich so gedacht, naja, 1.3., vielleicht meinen die mit erfassen, also so stand es halt drin, ihre Kündigung wird zum 1.3. erfasst, dass sie es dann irgendwie bearbeiten oder irgendwas. Mhm. Nee, ich hatte kein Internet mehr. Gott sei Dank stand auf diesem Brief noch eine Telefonnummer, die ich anrufen konnte. Dann rufe ich da an, da geht der Odin ran. Also einen wunderschönen, bitte? Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, so ein Typ, der sich anhört wie Odin. Der geht da ran. Und ich erstmal ein bisschen aufgebracht, ihm geschildert, was hier abgeht gerade. Dann sagt er so, ja, sagen Sie erstmal, aus welchem Bundesland Sie kommen. Da habe ich natürlich gesagt, ja, aus dem schönsten Deutschland, Baden-Württemberg. Ja, und dann sagt er so, ja, kick ich mal rein, ja, sagen Sie mal, ja, nee, Sie sind jetzt kein Kunde mehr bei uns. Dann sag ich so, ja, es ist eine relativ kurzfristige Information für mich jetzt gerade. Dann habe ich ihm das erklärt, was wir am Freitag mit dem anderen Heini da besprochen haben. Ich sage bewusst wir, weil du mich mental gestützt hast zu diesem Zeitpunkt. Dann sagt er so, ja, das geht nicht mehr. Also das können wir überhaupt nicht mehr machen. Das ist, müssen Sie sich vorstellen, Sie haben praktisch gekündigt und sind jetzt raus aus dem System. Und ich kann Sie jetzt nur noch mal wieder als neuen Kunden praktisch hier anlegen. Was ja eigentlich großartig ist, Neukunde zu sein. Ja, aber in dem Fall war das Neukundenangebot nicht ganz so großartig. Dann sagt er so, aber ich kann Ihnen sagen, Sie verlieren höchstens 25 Euro im Vergleich zu dem anderen Angebot. Also da möchte ich nochmal zusammenrechnen kurz. Mhm. Ich würde 3-mal den Grundpreis umsonst bekommen. Ja, das sind dann praktisch, wenn, also ich zahle 55 Euro im Monat, sprich, das wären dann 165 Euro Ersparnis für mich. Und der Odin hat mir angeboten, dass ich praktisch 9 Monate 10 Euro Rabatt bekomme. Mhm. Ist jetzt, also wenn man es gegenrechnet, die Differenz mit 25 Euro ist jetzt, sag ich mal, zum aktuellen Wechselkurs nicht ganz nachvollziehbar. Ja. So, und da muss man noch dazu sagen, großzügigerweise kriege ich sogar noch ein neues Fritz-Modem. Für 10 Euro. Für 10 Euro umsonst dazu. Für 10 Euro umsonst. Ja, genau, ich muss nur 10 Euro bezahlen, dann kriege ich das umsonst dazu. Und das Interessante ist, ich habe ihm dann gesagt, ich habe ein Fritzenmodem. Ja, haben Sie das? Dann hat er so die Nummer gesagt, ja, das habe ich, es gibt nur ein Kabelmodem. Dann sagt er, ja, nee, das müssen Sie dann zurückschicken. Sag ich, ja, warum? Ist doch das Gleiche. Warum soll ich denn jetzt nochmal eins für 10 Euro von Ihnen geschickt bekommen und dann soll ich wieder eins zurückschicken? Ja, das muss man so machen. Das ist immer so, beim Neukunden muss man das so machen. Mhm. Ich hab mir gedacht, ja. Man muss dazu sagen, du bist in diesem Moment natürlich am Arsch. Denn du hast halt kein Internet. Ich hatte am Dienstag kein Internet mehr. Und wenn du jetzt zur Telekom gehst und sagst, Leute, ich bräuchte mal Internet, hab aber nichts von euch, keine Dose, nichts, ich habe keinen Telefonanschluss, ihr müsst praktisch hier einmal komplett neu verkabeln, dann dauert das bei der Telekom auch relativ lang. So. Mhm. Oder auch bei Vodafone und so, das geht nicht von heute auf morgen. Aber damit ich, sag ich mal, in einem absehbaren Zeitraum wieder Internet habe, habe ich exakt eine Möglichkeit, und das ist mit dem Odin zu telefonieren, der mir gerade sagt, dass ich nur 10 Euro für ein gleiches Modem bezahlen. Darf ich mal kurz einspringen? Kannst du kurz deine Geschichte freezen? Ja, natürlich. Ich beobachte ja die Werke, das Oeuvre, das Odin, ja, ich weiß nicht, mit so einer Art Selbstgeißelung, mit so einer perversierten Art und Weise. Und der scheint jetzt eine Frau zu haben. Und da hat er jetzt ein Video gemacht. Da heißt du mal Oliver Shoppen. Oliver Shoppen heißt es. Und da hat er halt sich so ein paar Sachen geshoppt. Unter anderem hat er sich so Holzbälle gekauft, da kann man ätherische Öle reintropfen und dann vermuffeln die Gerüche in der Bude. Super. Und er hat ganz viele Sachen hat er sich gekauft. Das hieß sogar Olmer Shoppen, Mega-Ausgabe, weil er sich so viel, gekauft hat. Und for the very first time, das denke ich, weil ich schon relativ viel konsumiere, saß seine Frau im Hintergrund, hinter der Kamera. Und er hat die ganze Zeit immer mit seiner Frau geredet, seiner Freundin oder was das war. Und wirklich, Ricky, ich habe dir schon so tolle Werke von ihm gezeigt, wo man sich einfach nur denkt, so idiotisch kann kein menschliches Wesen sein. Guck dir das an. Der Typ ist, weiß ich nicht, Ende 30 und er wirkt wie ein absolut hysterisches, kleines Teenagerkind, völlig, völlig durchgeballert, völlig verliebt. Und da hat er sich unter anderem auch eine Kuscheldecke gekauft, oder beziehungsweise sie hat eine Kuscheldecke gekauft. Und da hat er immer so das nachgemacht, wie flauschig sie die Decke findet. Und da denke ich mir, das ist so unfassbar. Das ist nicht zu glauben, das musst du dir wirklich mal angucken, das Video, das ist also nicht zu fassen. Aber mach mal mit deinem Odin wieder, also mach weiter, mach mal, ruhig. Gott sei Dank, weil ich habe gerade gedacht, dass ich mir erstmal das Video angucke, du hast mich richtig heiß gemacht auf das Video. Ich such's das hier mal raus. Ja, nee, lass, es geht schon, ich finde. Ja, habe ich schon. Ja, ja, so jetzt bin ich natürlich völlig raus, aber es war, definitiv war dieser Einwand, ein Einwand an sich wert, weil das war wirklich ein Mehrwert. Es ist unmöglich, diese Informationen nach meiner Geschichte irgendwie einzustreuen. Also, nee, wirklich, das ist überhaupt nicht als Kritik an dich gemeint, Chris. Da brauchst du auch jetzt gar nicht so süffisant antworten. Ich finde das wichtig, dass wenn du was hast, dass du das mal einschiebst und selber, du bist ja jetzt auch schon 21, selber abschätzt, ob das eine wichtige oder eher nicht so wichtige Information für die Geschichte ist. Weißt du was? Dieses Produkt, welches ich mir an meinem Kopf entsprungen ist, genau wie die großartige, brillante Idee für unser neues Projekt, welches in 14 Tagen steigen wird. Das macht er, um mich zu trollen. Ständig. Ja. Und das macht mich wahnsinnig. Und ich sage jetzt auch hinterher, die letzten Partien FIFA haben wir 12 Tore geschossen und ich habe 9 geschossen davon. Und Numbers don't lie. Ja, aber auch da, das kannst du dir ausdrucken, dir über deinen Rechner zu Hause kleben, weil das werden die letzten 12 Tore sein, die wir beide zusammen erzielt haben. Ja, das glaube ich nicht. Das kann ich dir aber auch ausdrucken und kannst du dann auch dazu hängen. Das glaube ich nicht, das glaube ich you nicht. You sold out. Ich habe gehört, da kommt noch eins. Eins machen sie noch. Das holst du dir nicht, wa? Nie wieder. Hast du die letzten 10 Jahre auch gesagt. Und merkwürdigerweise, komisch, rotierte dann die Scheibe bis zu 15 Stunden pro Tag bei dir im Laufwerk. Ja, weil ich's kann. So, jetzt muss ich irgendwie wieder in die Spur finden. Denn jetzt wird die Geschichte eigentlich erst interessant. Also er hat mir diese 9 Monate für 10 Euro weniger angeboten. Da war mal stehen geblieben. Er kann das praktisch nicht anders machen. Ach genau, ich war gerade dabei, dass ich gesagt habe, dass ich im Endeffekt ja nur 2 Auswahlmöglichkeiten habe. Das ist zum einen KBBW weiter zu nutzen, Unity Media, und halt Pech zu haben, mehr zu bezahlen. Oder die andere Option wäre, dass ich gar kein Internet mehr habe für Wochen, vielleicht sogar Monate. Ja. So, was macht man da? Wenn du zu Telekom gegangen wärst, wahrscheinlich für Monate. Wahrscheinlich für Monate, ja. Aber auch, was weiß ich, bei Vodafone oder so hätte es ewig gedauert. Und da möchte ich auch nicht hin. Da möchte man nicht hin. Nee, das ist alles Dreck. So, also habe ich gesagt, ja, mach, komm, hier, schließ ab. Ja, gut, super, geht ab morgen, geht das Internet wieder, gar kein Problem. So, dann ging das eigentlich schon 2 Stunden später, wo ich mir schon gedacht habe, ihr Penner. Weißt du, was ich mal für ein Gefühl habe? Jetzt warte mal, ihr habt einfach nur einen Knopf gedrückt. Habt mir das Internet abgestellt, damit ich praktisch jetzt hier reagiere, euch anrufe und ihr mir mehr oder weniger klar macht, also entweder sie nehmen das jetzt oder sie haben halt nichts mehr. Und ihr drängt damit die Kunden oder stellt die damit mit dem Rücken an die Wand und die meisten Kunden werden sagen, ja, okay, schließe ich ab, mir egal, Hauptsache ich habe wieder Internet und Telefon und ihr kommt aus der ganzen Nummer oder ja, kommt aus der Nummer raus als der große Gewinner. Denn jetzt, muss man dazu sagen, zahle ich genauso viel, wie ich bezahlt hätte, hätte ich damals bei diesem Mann mit der lustigen Stimme einen neuen Vertrag oder den Vertrag geändert. Das Einzige, was ich jetzt mehr habe, ist halt Up- und Download. Ich meine, das ist natürlich schon klar ein Mehrwert, aber ich wollte ja eigentlich bei den 50 Euro bleiben und das wäre ich ja bei dem anderen geblieben, zum Beispiel. So, jetzt dein Einwand? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit so welchen Verkäufern und so rede, dass die, wenn man da um die Bits und Bytes, um den Up- und Download feilscht, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass die von mir denken, ich bin völlig verrückter Freak. So, weißt du, was ich meine? Das hat er mich auch gefragt. Ja, ja, und ich denke mir dann immer, da sitzt dann irgend so ein Vollidiot, der noch irgendwie terrestrisch Fernsehen guckt, da sich einen Bachelor und sowas anguckt, um 7:45 geht's los, da muss ich einen Bachelor gucken. Und die noch gar nicht begreifen, dass einfach Internet die einzige Schaltstelle heutzutage in einem modernen Haushalt ist. Weißt du, was ich meine? Das weiß ich. Und zweitens, mit welchem Recht kommt irgend so ein Vogel dazu, mir die Frage zu stellen, wofür ich denn so viel Internet bräuchte? Absolut. Das ist doch mein Problem. Das ist wie wenn ich in einen BMW-Laden gehen würde und dann einer sagt, entschuldigen Sie mal, aber wozu brauchen Sie denn mehr als 100 PS? Ja. Halt's Maul. Warum bietet ihr denn mehr an? Also das ist doch, also egal. Das ist schön gesagt. Bescheuert ist das. So. Ich bin jetzt davon, mich ein Bier aufzumachen und wieder in Randmodus zu Jetzt verfallen. Kommt's. Ja, ich habe ein Bier schon offen. Jetzt kommt's. Ich habe also da zugestimmt. Ich habe dann Internet gehabt. Da hat's mich, wie gesagt, dann schon genervt, dass ich 2 Stunden später dann plötzlich wieder Internet hatte. Ich habe auch meine 20 down und anders up und hin und her oder wie es auch immer ist. Dann habe ich mir gedacht, pass mal auf, heute bei WhatsApp rufe ich bei KabelBW an, live in der Sendung und erzähle dieser Sau, die dann den Hörer abnimmt, meine Geschichte. Und das hätte ich gemacht. Ihr hättet gesagt, ich habe euren Scheiß jetzt die ganze Zeit angehört, jetzt hört ihr mir zu, hätte ich gesagt. Und hätte dem alles erzählt. Tja, da sind die mir aber zuvor gekommen, denn vor einer halben oder vor einer Stunde ruft mich der Vogel vom Freitag wieder an und sagt, ja, Mensch, wir haben doch abgemacht, ich rufe Sie am Donnerstag an und Sie können sich bis dahin überlegen, ob Sie das Angebot jetzt annehmen. Dann habe ich ihm das erklärt, das, was ich jetzt dir gerade schon erklärt habe. Ich fange einfach nochmal an, wie ich es ihm erklärt habe. Nee, Spaß beiseite. Dann sagt er so. Ja. Hat er aber gesagt, das mal kurz ist ja, Mikrofon leise drehen. Ist ja gar kein Problem. Ich könnte weiterhin von seinem Angebot Gebrauch machen. Ja? Das würde natürlich immer noch gehen, ist überhaupt kein Problem. Sag ich, ja gut, dann machen wir das einfach so. Dann sage ich so, ja, eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Ist es denn möglich, mehr als 20 Mbit Upload zu bekommen? Also entschuldigen Sie mal, wenn ich jetzt mal fragen darf, wozu brauchen Sie das denn? Das ist eine unfassbare. Dann sage ich so, ja, für YouTube, Twitch und Zeug halt. Und um Streams bei Chatterbay zu gucken, die. Naja, das mit dem Upload hat das ja nicht so viel zu tun. Aber ist egal. Jetzt pass auf. Was ich erzähle, wenn ich einen schwarzen und einen weißen und einen Penis mit in die Geschichte bringe. Da sage ich da und dafür. Und meint er so, ja, aber das sind ja 10 Mbit auch schon, reichen ja. Das ist unglaublich. Dann habe ich gesagt, ja, nee, es reicht mir aber nicht. Ich weiß nicht, ob Sie 4K kennen. Also das ist praktisch dann noch mal ein bisschen mehr als so eine herkömmliche 480p-Leitung, weil ist ein Ticken aufwendiger, so auch von den Bits und Bytes, die da durch die Gegend fliegen. Ja. Also mir wäre es am liebsten, wenn Sie mir sowas anbieten könnten wie 200 up, 200 down. Denn es macht für mich überhaupt keinen Sinn, warum das nicht so ist. Das kann dir auch keiner erklären, warum das so ist, dass man nicht beides gleich schnell hat. Das gibt keinen Grund dafür und es ist halt einfach so, weil sich mal irgendwann irgendeiner so ausgedacht hat. Aber ich kenne, oder wenn du jetzt so in den USA guckst oder so, da gibt's so einen Schwachsinn nicht mit 100 up und 10 down und so einen Schwachsinn da. Arschficker. So, dann meinte er. Heute ganz schön ruppig, muss ich sagen. Ja, ey, jetzt das wird ja noch besser. Jetzt pass auf. Dann sagt der zu mir, dann habe ich ihm erstmal gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr mir einen Brief schickt und der zum 1.3. hier eintrudelt. Was war das jetzt nochmal? Ich habe auch noch ein Faxgerät mit abonniert hier bei denen. Da kommt immer mal wieder so ein Testfax durch, ob es geht. Ja, geht. Das geht schon die ganze Zeit so hier. Lebt der Hamster eigentlich noch? Ja, der heißt jetzt Odin. Pass auf, den tippe ich jetzt hier mal am Rad an, dann sagt er nämlich immer was, pass auf. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Immer wenn er so eine Runde rummacht, sagt er einen wunderschönen, ich bin mal wieder, euer Odin. Und wenn er die zweite Runde durch hat, dann? Ja, immer wieder dasselbe. Also. Ja. Nee, also, dann sage ich zu dem, ja, das würde ich gerne so machen, aber müssen Sie dann vielleicht den anderen Auftrag noch stornieren? Ja, welchen anderen Auftrag denn? Also ich habe ihm dieselbe Geschichte erzählt, die ich dir erzählt habe. Sag ich, habe ihm das auch so erzählt, pipapo, dass da einer mich angerufen, oder dass ich einen angerufen habe, der gesagt hat, wenn ich Internet will, dann jetzt und los. Ach nee, dann können wir das nicht mehr machen. Dann sag ich, wollt ihr mich jetzt gerade verarschen oder was? Und dann habe ich ihn gefragt, was denken Sie, wie würden Sie sich denn jetzt fühlen an meiner Stelle? Die haben einen so eine Eier. Sie sagen zu mir, ich soll Sie anrufen und ich soll... Mia schläft heute nochmal bei mir. Wieso eigentlich? Ist sie gesund? Ja, für heute nochmal. Also heute ist echt ein Tag, da kann ich mich morgen gleich mitten neben Wald erlegen, du, in die Urne. So, Sie sagen zu mir, ich solle bitte kündigen, damit ich einen ordentlichen Vertrag bekomme. Dann melden Sie sich bei mir und sagen, so, jetzt haben Sie einen ordentlichen Vertrag. Aber April, zwei Tage später stellen Sie mir das Internet ab, dass Sie nur anstellen, wenn Sie jetzt sofort wieder einen Vertrag bei uns abschließen, sonst kriegen Sie kein Internet mehr. Und nach der ganzen Dreckscheiße kommen Sie um die Ecke und sagen jetzt, ja, geht eigentlich noch? Ach nee, doch nicht. Und dazu kommt noch, dass ich vor 2,5 Jahren hier so ein verficktes Technicolor-Modem kriege, wo es dann heißt, ja, ja. WLAN? Also WLAN war doch nie dabei. WLAN? Wie soll denn das zum Internet gehören? Die einen haben Internet, die anderen haben WLAN. Da müssen sie sich schon entscheiden. Das kostet nämlich nochmal 25 Euro zum Freischalten, damit ich WLAN habe. Das ist normal. So, also, das alles zusammengezählt, das war meine letzten 4 Jahre KBBW. Und dann haben sie mich mit ihrem verfickten Trick so einen Arsch gefickt, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, diesen Drecksladen zu verlassen und jetzt wieder 2 Jahre an der Titte von KBBW hänge. Aber ich sage, ich nag dir deinen Nippel ab, du Drecksau. Das sage ich dir. Nach den 2 Jahren ist Schluss. Ich fahre nach Pforzheim, da kacke ich dir vor eurem Scheiß-Drecksloch dahin und lege eine brennende Zeitung drüber und klingel dann. So, das mache ich nämlich, die Penner. Na, sei es drum. Ich habe jetzt also das wieder abgeschlossen. Ja, es bleibt alles, wie es ist. Und ich schwöre dir jetzt schon, dass da noch 1000 Sachen schiefgehen, weil die dumm sind. Ja. Da ruft dich einer an, der gibt meinen scheiß Namen im Computer ein. Steht da nicht dran, was ich für einen Vertrag habe? Da steht nichts dran, oder was? Da steht hier, das ist der Ricky und ach, da rufen wir einfach mal an. Da steht doch bestimmt dran, dass ich am Mittwoch mit so einer Knallbirne telefoniert habe, die mir irgendeine Scheiße verkauft hat. Das sehen die alles nicht. Ich weiß jetzt schon, was hier passiert. Ich werde wahrscheinlich noch 8-mal kein Internet haben und 25 Mal ein neues Modem kriegen. Dann kriege ich so einen Plasterrotz, der kein WLAN sendet und so einen Scheißdreck da hier von dem Drecksladen. Und das 2 Jahre lang noch. Das kotzt mich so an. Jeder Mensch, der bei Unity Media Internet abstellt, der fickt auch kleine Kinder. So. Also alle, die das zukünftig machen. So ist das nämlich. Alle müssen sofort bei Unity Media kündigen. Das gibt's ja gar nicht. Mach das mal aus da. Mach das mal aus. Da kann man noch nicht sicher sein, ob man das laufen lassen kann, so ohne. So. Jetzt müssen also wir kurz, jetzt warten wir eine Minute 50 durch. Ich habe das passende Lied rausgesucht, dann können wir wieder loslegen, ja, mit ordentlichen Sachen. 1:50 habe ich wirklich das passende Lied für die ganze Scheiße. Dann gehe ich mal eine Runde abschiffen. Ich werde mich beruhigen und wieder auf ein Normalmaß mich zurückstutzen und in 1:50, Christa, kannst du ja mal einen Lebensratschlag geben, den ich von dir aber auch erwarte. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, guten Abend, von England bewacht die Zeit. So, jetzt habe ich Zeit. Was wolltest du denn? Ich habe die Ohrentropfen reingemacht. Die Augentropfen selber reingemacht. Und, wie war's? Toll. Wieso redest denn du so komisch? Weil. Ah ja, das ist eine schöne Antwort. Ja. Und, wie ist es mit den Augen so? Toll. Toll. Ist toll, wenn man gucken kann, wa? Ich mache gerade eine Sendung. Willst du mitmachen, oder? Du bist jetzt, kannst gerne laut erzählen, aber wenn du flüsterst, das ist nicht so gut. So, Kinder. Ja, Chris. Jetzt. Ich bin noch völlig erschüttert von der Geschichte. Das glaube ich. Von ihrer aber. Ist sie krank oder wie? Nee, die blinzelt nur oft. Ja. Hat sie was mit den Augen? Nee, die trinkt wohl zu wenig. Willst du mich verarschen? Danke fürs Ostergeschenk. Danke. Warte mal, ich muss hier gerade mal für Ruhe sorgen. Einen Moment mal bitte. Mhm. Ja, also ganz kurz. Wir senden auf UKW Köln 8, 90,6 MHz. Startzentrale wieder melden. Ich schalte um. Hier ist die Startzentrale. Wir haben verstanden. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Findet ihr auch, dass das ein krasser Unterschied ist? Was ist denn jetzt hier? Hat er geschrieben? Wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. So, jetzt ist Ruhe. Bitte? Jetzt ist Ruhe hier. Ich bin wirklich ganz aufgewühlt. Ja, warum denn? Ach, diese ganzen Geschichten und Schicksale, mit denen ich gerade konfrontiert wurde, von Kabel-BW bis das Kind trinkt zu wenig. Du nimmst mein Kabel-BW-Problem überhaupt nicht ernst. Doch, ich nehme das ernst. Ich nehme das schon seit 4 Jahren ernst. Das ist schon der zweite Zyklus, seitdem ich das mitbekomme. Das fehlinterpretierst du ein bisschen. Das ist wirklich, also ich kann nur jedem davon abraten. Ich distanziere mich an dieser Stelle von meiner letzten Aussage vor der Musik. Ich finde, das ist gerade Missbrauchsopfern gegenüber nicht angebracht, so eine Aussage zu tätigen. An der Stelle muss man da wirklich vielleicht ein bisschen zurückrudern. Aber, also, Wichser sind's allemal. Wichser sind's allemal. Ja, die Penner da. Ja, aber was willst du dazu sagen? Kannst eh nichts machen. Nee, da kannst du nichts machen. Die haben dich echt an der Kandare. Das Einzige, was du jetzt wirklich machen kannst, ist dich rechtzeitig bei der Telekom einzukaufen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir überlegt habe, dem Internet komplett den Rücken zuzudrehen. Also wirklich, dass ich jetzt, sag ich mal, wieder auf die alten Tugenden zurückgreife. Briefpost und Buchlesen, ja. Gesellschaftsspiele. Taschenrechner. Ja. Diese Gesellschaftsspiele, da triggerst du bei mir ja ein Horrorszenario, ne? Nicht dieses Wochenende, sondern ich glaube, es ist nächstes Wochenende. So. Ah, ich blick da auch gar nicht durch, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich mal kurz intervenieren. Nee, das habe ich mir bei dir abgeguckt, dass man das eigentlich jederzeit sofort machen soll, ohne dem anderen auch die Möglichkeit zu geben, da zu sagen, nee, lass mich mal kurz erzählen. Aber einfach reingrätschen. Ich stehe da drüber. Genau. Ich habe mir überlegt, wir müssten ja eigentlich fast mal wieder unsere alte Vier-Ecken-2-Elfer-Topspielreihe aufleben lassen, denn ja, selten gab es mal ein Topspiel in den letzten Jahren in der Bundesliga und endlich gibt es dieses Topspiel wieder. Da würde ich fast sagen, Chris, das müssen wir irgendwie mal jetzt also in Angriff nehmen. Können wir heute Abend machen, aber jetzt lass mich bitte das mal kurz ausformulieren. Selbstverständlich, von mir hörst du jetzt nichts mehr. Und zwar das Mikrofon gehört dir. Habe ich schlaflose, ich stehe da völlig drüber, ich bin 30 Jahre alt, bin, ich habe da wirklich schlaflose Nächte, also nicht nur, weil ich ja gestern. Lass dich von mir nicht unterbrechen. Weil ich ja gestern in der Badewanne, also aus der Dusche geflogen bin und mir einen Zeh gebrochen habe. Dass du die Geschichte vielleicht nochmal erzählst. Das, die Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt, die habe ich dir privat erzählt. Und wenn du damit nicht klarkommst, dass ich wirklich ein gepeinigter Mann bin, der sich wirklich aufs Übelste verletzt hat, dann tut es mir wirklich leid. Wenn du so ein empathieloses Schwein bist, dann tut es mir wirklich leid. Aber mich plagen wirklich schlaflose Nächte, denn jetzt demnächst ist ein Treffen mit einem Pärchen, da hat Lilly, bevor sie mich kannte, immer Brettspielabende gemacht. Und Ricky, ich muss ganz ehrlich sagen, diesem analogen Brettspiel, dem sage ich ab. da sage ich mir ganz ehrlich, Leute, honestly, PlayStation schnappen, Gamepads schnappen, mal kurz in den Mediamarkt gehen und Mortal Kombat XL kaufen und ab geht's. Da muss ich doch dann nicht wirklich mit einem Holzklötzchen rumspielen und die Spielregeln nicht verstehen. Also das, da muss ich wirklich sagen, auch von diesem Abend werde ich berichten, wie ich da als Querulant hervorgehe. Da kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Spielt ihr denn Kinderbrettspiele oder Erwachsenenbrettspiele? Nee, wir haben hier ganz viele zu Hause. Ich weiß, ich glaube keine Kinderbrettspiele. So richtige. Oh, nee, das geht gar nicht. Nee. Die gehen gar nicht. Nee, Kinderbrettspiele also, machen wirklich einen Heidenspaß. Das kann ich dir ja also wirklich berichten. Ich meine, ich würde jetzt mal Uno auch noch als. Aber Uno ist mega geil. Nur ey, mit. Nee, du kannst nicht Uno mit erwachsenen Menschen spielen. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber es gab mal eine Zeit, da habe ich mit meinem besten Kumpel auf der Xbox 360 nächtelang nach der Arbeit, wir hatten beide Spätschicht und sind nach Hause gekommen und ich schwöre es dir, bis morgens 4:30 haben wir Uno auf der Xbox 360 gespielt. Das glaubst du nicht, wie geil das war. Also wirklich. Na gut, da habe ich nicht mitgespielt auf der Xbox, das muss man dazu sagen. Das ich kann jetzt nur von mir berichten. Jetzt ärgert dich nicht, ist auch toll. Ich spiele halt hier zu Hause mit Frau und Kind gerne mal so ein Brettspiel, aber die Vorstellung, dass ich, wenn jetzt, sag ich mal, mein Kumpel hat seine Troller wieder aus Düsseldorf hier bei sich, der Tobi und seine bessere Hälfte sind am Start und dann packt da einer so ein Mikado aus, also da wäre ich jetzt, Mikado? Ja, weiß der Kuckuck, was da für ein Dreck alles gibt. Oder am besten noch so ein Scheiß da wie der Siedler oder wie das alles da heißt, ich kenne mich ja da auch nicht aus. Da wäre ich jetzt so der Erste, der so eine Art Herzinfarkt vortäuschen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die so in diesem Spiel gefangen sind, das verrückte Labyrinth oder so, dass da mich wirklich jetzt gar keiner groß beachten würde. Ja. Wenn du da gerade beim Scrabblen bist, dann musst du vielleicht auch mal so einen Herzinfarkt kurz warten. Ach, weißt du, da sind wir, glaube ich, aus demselben Holz geschnitzt. Oh, ich fängt ja wieder an mit dem Holz schnitzen. Da habe ich immer Angst, dass gleich die iTunes-Playlist da oder Spotify wieder losgeht. Immer wenn ich Holzschnitzen höre, kriege ich so eine Gänsehaut. Das hat mit jetzt der letzten Ausgabe zu tun. Als ich rausgeflogen bin bei der Samstagabend-Gala. Ne? Als ich rausgeflogen bin. Ich wollte die Sendung beenden. Als in meiner eigenen Kreation. Das ist wie, als wenn Vince McMahon bei WrestleMania kein Ticket kriegen würde. Dann ganz genau ist das nämlich auch so. Finde ich schön. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch nicht nachfragen, in welcher Rolle du uns siehst, also Pocho, mich und Dennis, interessiert mich an der Stelle noch gar nicht. Ich finde, man sollte es einfach mal so stehen lassen, dass der Vince McMahon der Non-PG-Abendshow am Samstag mit Handschellen nach 5,5 Stunden abgeführt wurde. Das möchte ich hier nochmal ganz klar herausstellen. Und wer übrigens nicht weiß, was die Non-PG-Abendshow ist, das ist der großartigste Podcast, den es jemals bei iTunes gab. Muss man unbedingt downloaden. Und unter den nächsten 100 Downloads, ja, da verlosen wir, ja, pass mal auf, da verlosen wir 2 Freikarten für die nächste Pegida-Demonstration in Dresden. Also da lassen wir uns nicht lumpen. Nein, da lassen wir uns wirklich nicht lumpen. Die nächste, die steht ja schon an. Die steht am Montag schon an, einfach, das wird dann ausgelost unter den nächsten 100 Downloads. Ich melde mich dann bei euch. Ja, und dann müsst ihr halt gucken, dass er irgendwie euch vorher eine Glatze rasiert und da mitmarschieren könnt. Wo war ich gerade nochmal stehen geblieben? Du warst dabei stehen geblieben, dich mit Vince McMahon zu vergleichen. Nein, davor. Du warst dabei stehen geblieben, dir einen abzunudeln von deiner schweren Verletzung. Jetzt mal ganz im Ernst, ja. Diese Geschichte, als wir da diesen Musikbattle hatten, mein Musikgeschmack gegen den Rest der Welt, da muss ich wirklich sagen, da habe ich gelacht. Da habe ich laut gelacht und es war für mich der unterhaltsamste Moment aller Zeiten. Also ich fand, der Preis ist heiß. Das fand ich auch schon sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, als ich die super Idee mit der Schnellrate runter hatte und die Musik schneller habe laufen lassen. Das fand ich auch. Also das war wirklich ein bold move von dir. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das Superhelden Stadtland Plus hat mich so dermaßen gelangweilt, dass ich das geskippt habe. Ist da Terrence und Philipp, mit denen ich gerade rede? Der Olaf! Mikrofon. So, kennst du das? Er läuft aufs Mikrofon und nimmt seine 2 Tatzen im Mund und zieht so den Mund auseinander und macht so ein Pupsgeräusch. Das gibt's. Das ist echt der Hammer. Ja. Aber haben sie dem Olaf nicht das Arschloch amputiert? Ja, unterhalb des Arschloches haben sie die Hoden, ich würde mal sagen, abgeruppt. So nennt man das, glaube ich, wenn man einen Kater kastriert. Ja. Ja, da, und, ey, Chris, du hast natürlich noch vergessen, unser, ich hab's jetzt mal Gay Play-by-Play genannt. Ja. Das war auch ein schöner Moment der Podcast-Geschichte. Da muss man wirklich sagen. Ich bin immer noch nachhaltig überrascht. Ey, ich sag dir eins, diesen Montag, als ich diese Ausgabe gehört habe, das war ein ganz, das war so ein merkwürdiger Tag und gleichzeitig so, also kennst du das noch von früher, wenn du so, weiß ich nicht, zum ersten Mal mit Kumpels in Urlaub gefahren bist oder so und dann beginnt der Alltag wieder, aber du denkst immer an diesen schönen Urlaub. Ja. So war das, so ein Gefühl war das. Ich habe immer an diesen schönen Urlaub, an diese schönen 6 Stunden zurückgedacht und hatte immer so ein Grinsen auf den Lippen. Dieses wohlige Gefühl. Ich kann es gar nicht kaum noch erwarten, die nächste Abendgala. Mai. Im Mai ist es soweit. Ich hätte schon fast gesagt, man kann ja eine zwischenschieben, aber bloß nicht. Nein. 4 Abendgalas sind für das Jahr 2000. Gali. Was ist das? 16 Plural, geplant? Plural ist Gali. Stimmt. Boudrous Ghali, oder? Wenn es also so richtig gut wird. Boudrous Ghali. Boudrous Ghali. Ist ja der Oberfeldwebel von Cäsar gewesen, ne? Boudrous Ghali. Ja, das war der ägyptische Flammengott, genau. Boudrous Ghali, der ägyptische Flammengott. Also 4 Ausgaben sind geplant, die nächste im Mai, dann gibt es im August das große Treffen. Da war immer noch ein Fragezeichen dahinter. Ich traue dem Braten noch nicht. Ich bin auf jeden Fall in Berlin im August. Ich traue dem Braten von Polcho nicht. Der Polcho ist dabei. Auch aggressiv. Der Polcho, der kann ja theoretisch, also, der ist dabei. Der ist dabei. Und dann gibt es nochmal eine große Year's End Show irgendwann im Dezember. Und ja, dann ist auch 2016 schon im Kasten. Hallo? Ach, du entschleunigst immer so. Was mache ich? Ich entschleunige? Ja, du bist dieses Bremssystem für Züge, für eingleisige Strecken, hier nur in unserem Podcast. Ja, ist das nicht das Bremssystem für eingleisige Züge? Wenn man. Nee, das ist nicht lustig. Nee, ist nicht lustig. Jetzt erzähl doch mal, du wolltest doch bestimmt jetzt hier von deinem Oculus Rift-Moment erzählen. Das interessiert mich jedenfalls brennend. Das interessiert dich auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade irgendwie in einer blöde Laune. Na gut, dann blödel doch. Was soll ich da sonst sagen? Nein, ich muss noch mal ein Thema ganz kurz aufgreifen, wegen der Abendgala. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie viele Leute sich das angehört haben. Und ich finde es, also wenn ich jetzt mal so gucke, wie viele Leute sich das angehört haben und wie viele Leute eine iTunes-Bewertung für den neuen iTunes-Kanal Non-PG-Abendschau vergeben haben. Habe ich mir eine Meinung gebildet, die habe ich hier vorher eingesprochen, die spiele ich mal jetzt kurz ein. So, das gibt's doch gar nicht. Ja. Das gibt's doch gar nicht, dass jemand denkt, dass sowas gehört wird. Kein normaler Mensch denkt sich das so, Mensch, das ist ja toll, dass da mal ein Mikrofon meckert. Das kann doch nicht wahr sein. Warum lasse ich mich denn auf sowas ein hier? Ja, das willst du ja auch gerne. Na gut, Hitman Go ist ein super Spiel. Ja, jetzt wollte ich auch gerade zu Videospielen kommen und ich habe mir da sogar was vorbereitet. Ja, bin immer gespannt, was das jetzt für ein Geräusch ist. Ach, ich weiß natürlich, um was es geht. Ja, du weißt, worum es geht. Uncharted 4 wurde um 14 Tage verschoben. Das ist richtig. Wie bist du damit klargekommen, als du es gestern erfahren hast? Ja, ich weiß natürlich noch genau, wo ich war, als ich davon erfahren habe. Und ein Stück weit wusste ich, dass ab jetzt eine neue Zeitrechnung beginnt. Also. Und vor allen Dingen der Grund, der hat mich auch wirklich erschüttert. Sie müssen doch CDs in Brenner legen. Ich habe lange auf ein Bekennervideo gewartet und als es dann durchdröpfelte, dass es wirklich einfach, dass man nochmal, sag ich mal, nachlegt in den Ofen, dass das der Grund war, da steht man natürlich fassungslos da und fragt sich, wie man sowas verhindern soll. Ich meine, du kannst nicht alles überwachen, es geht einfach nicht. Absolut nicht. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Vorwand von Sony und von Naughty Dog. Ich sag mal so, ey, weißt du, was ich jetzt fordere? Nee, was ich jetzt fordere, dass sich die komplette Videospielindustrie davon distanziert. Ja, die ganze Videospielindustrie, ja, die sagt nämlich nichts. Da habe ich nicht einen von dieser Videospielindustrie gehört, der mal sagt, das ist nicht unsere Videospielindustrie. Die wir lieben und schätzen gelernt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sonys und Naughty Dogs Grund, das Spiel 14 Tage zu verschieben, um genug Exemplare. Ich kann nicht anders, aber was hier abgeht gerade, das muss ich. Ja. Tut mir leid. Ich versuche hier jetzt wirklich wieder meine Fassung auszufinden. Jetzt ist die Katze hier und hat von Mias Kaufladen so einen Holzapfel gefunden und spielt hier auf dem Laminat mit dem Holzapfel. Kann mal jemand bitte. Da nicht. Einmal habe ich einen Hamster, der am Rad quietscht. Jetzt habe ich die Katze, die da die ganze Zeit den Ball durch die Gegend trimmert. Oh. Lass mich das bitte den Gedanken noch kurz beenden. Entschuldigung, ich bin ein bisschen, vielleicht ein Ticken overdreht heute. Und zwar glaube ich nämlich, der wahre Grund, warum, warum Uncharted 4 verschoben würde, würde uns alle beunruhigen, Ricky. Das stimmt. An dieser Stelle muss ich wirklich sagen, also das würde die Bevölkerung beunruhigen. Wenn das, hat sich da eigentlich schon mal einer von den Ministern dazu geäußert, zu diesem Uncharted Gate? Der Videospielminister? Der Videospielminister, dass der sich da mal vor die Kamera stellt und einfach mal was sagt. Gibt es eigentlich schon Hinweise darauf, aus welchem Umfeld, sag ich mal, die Täter kommen? Die das zu verursachen? Kommen aus dem innersten Kern, kommen die von Naughty Dog direkt. Das waren die, die nämlich The Last of Us 2 supporten. Die konnten einfach mit diesem kometenhaften Erfolg von Uncharted 4 nicht klarkommen und haben. Gott, Entschuldigung, Melli, der hat hier eine Karotte. Nimm mal die Katze bitte hier raus. Mach die Tür zu. Wir sind hier mitten in einer professionellen iTunes-Radioshow. Entschuldigung, Chris. Ich entschuldige mich hiermit für meine aufmüpfige Katze. Ich stehe da drüber. Ja, also jetzt aber mal ganz ernst. Also das hat mich wirklich so ein bisschen schockiert, weil ich in den letzten Wochen, oder ich muss erst mal anders einleiten, ich habe Metal Gear und ein Witcher gedroppt. Also ein Witcher noch nicht ganz gedroppt. Ja. Yeah. Ich kann aber sagen, dass es daran liegt, dass, also die Spiele sind phänomenal. Es gibt nichts, was ich an diesen Spielen aussetzen würde. Aber die Spiele, also die ziehen mir halt enorm viel Zeit von meinem Zeitkonto ab. Und ich habe nicht die Zeit, mich auf diese Spiele einzulassen. Das ist das Einzige, was ich den Spielen vorwerfe. Also das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als so ein Batman oder weiß ich nicht, was es sonst noch für Open-World-Spiele gibt. Deswegen musste ich jetzt Mario Kart natürlich oder auch Tetris. Also das sind dann nochmal ganz andere Kaliber. Ja. Musste ich mich jetzt da durchringen und sagen, nee, du nimmst dir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich wirklich 2,5-3 Stunden hinsetzen, um beim Witcher überhaupt mal voranzukommen. Und das ist zu viel Zeit. Die habe ich leider Gottes nicht. Dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Holst du ein anderes Spiel und spielst das oder wie oder was? Hab geguckt, nee, hier Uncharted kommt ja im April. Ist zwar jetzt nicht, sag ich mal, gleich nächste Woche, aber kriegst du rum mit kleineren Titeln. Und diese zusätzlichen 2 Wochen, die sind jetzt so gerade der Knackpunkt, wo ich überlege, jetzt musst du eigentlich schon noch mal irgendeinen dicken Titel dir anschaffen. Weil es sind halt doch noch 2 Monate. Ja, da sage ich dir ganz im Ernst, da gibt's nur eine Wahl. Mad Max. Ja, habe ich ja auch Mad schon. Mad Max hat es geschafft, was viele, viele Spiele zuvor nicht geschafft haben. Und zwar spiele ich ja Spiele immer relativ effizient. Das heißt, ich vergehe mich nicht an dem Speck, der links und rechts an dem Spiel dranhängt, sondern ich versuche, das so effizient wie möglich zu spielen, wie bei Batman. Da habe ich relativ wenig Side-Missions gemacht, sondern ich habe mich ausschließlich fast schon an die Hauptmissionen gehalten. Und so mache ich es eigentlich bei vielen Open-World-Spielen. Und bei Mad Max ist es wirklich so, dass ich da alles mache, so ziemlich alles mache. Ich grase da alles ab, das macht so einen Spaß, das ist wirklich unglaublich. Hier gibt's Mad Max gerade für 28,49 mit 3 Euro Versandkosten obendrauf. Dann zu teuer. 31,50. Zu ist teuer. Zu teuer? Okay. Was ist denn das? Du jetzt, sag mal, hast du dich da auf so einen Wasserball draufgesetzt aus Versehen? Das hat sich so angehört, wie wenn man sich ja so einen Wasserball drauf setzt. Oder? Sag mal, du hast doch jetzt nicht gerade gepupst. Hat er das Mikrofon ausgestellt und bemüllt sich jetzt. Das stimmt doch gar nicht. Wie sind wir hier jetzt nochmal? Ja, so wie, ich erinnere da, Chris hat jetzt eine super tolle neue Sendung bei Ferken 2L gestartet. Die ist wirklich gut. Ich empfehle die jedem. Die ist echt unterhaltsam und lustig. Und sag mal so, von den Namen her hat er sich gedacht, nennt das Guten Morgen erstens. Finde ich jetzt als Name eigentlich, sag ich mal, besonders, bleibt im Gedächtnis, definitiv. Aber da gibt's so eine Stelle, die kann man mal suchen. Das ist auch noch ein Gewinnspiel. Also wer die Stelle findet, der kriegt Freikarten für das nächste Mal Pegida-Demo dann in zwei Wochen. Robbie Williams-Konzert. Genau, das nächste Robbie Williams-Konzert, genau. Da gibt's so eine Stelle, da sagt er, warte mal ganz kurz und dann ist Ruhe. Und danach geht's Mikrofon wieder an und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich, sag ich mal, da so telepathisch herausgefunden habe, was passiert ist. Ja. Und du hast einen kleinen Hinweis gegeben, muss man sagen. Du hast gesagt, jetzt ist das ganze Haus wach. Das ja, hatte ich ein bisschen verraten, muss man sagen. Aber da einfach mal reinhören. Guten Morgen, erstens. Ja, ist doch. Hast du da eigentlich, da muss ich jetzt mal fragen, hast du da mit so einer Art Werbegenie zusammengearbeitet? Ja, mit einer Werbefirma. Das glaube ich. Da habt ihr gebrainstormt wahrscheinlich jetzt schon. Deswegen kommt das auch jetzt erst raus. Mit dem mache ich auch bald einen Podcast. Das wird schön. Ja. Mit Sicherheit. Nee, also zurück zum eigentlichen Thema. Ich soll mir also Mad Max holen, du bist total begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich finde das auch, diese Bindung, die man da zu seinem Magnus Opus, heißt das Auto. Hat sich dasselbe übrigens überlegt, der auf Guten Morgen erstens kam. Magnus Opus. Und ich finde das wirklich so toll. Und auch wenn du da rumbretterst, du hast da hinten immer diesen Chum-Bucket hinten drauf, ne? Diesen kleinen, degenerierten Höfling. Da ist das der, den du als erstes da relativ am Anfang triffst? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und jetzt habe ich inzwischen auch schon einen Raketenwerfer, den der abfeuert hinten. Du kannst halt mit L1 kannst du so eine Art Bullet Time aktivieren während des Fahrens und dann kannst du, also das kannst du halt vorher auch schon machen, zwischen einer Harpune wählen. Damit kannst du Schwachstellen an Autos bloßstellen oder wenn du ungepanzerte Autos hast, dann kannst du denen direkt die Reifen abreißen mit der Harpune. Die Harpune kannst du natürlich auch noch aufleveln und sowas. Das macht mega Bock alles. Dann hast du noch einen Raketenwerfer und dann hast du noch ein Scharfschützengewehr. Du kannst dann, wenn du das Digipad nach unten drückst, kannst du dich halt durchs Auto hangeln und guckst dann hinten aus der Luke raus und kannst dann mit einem Snipergewehr irgendwelche Posten ausschalten, kannst dann wieder ins Cockpit reinklettern und dann weiterbrettern. Also macht wirklich extremst viel Spaß. Die Steuerung ist ein bisschen überladen, wie ich finde. Die ist auch nicht ganz perfekt. Das Hüpfen und so, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Das ist nicht so geil gemacht. Aber das Kampfsystem ist brillant. Das Fahrgefühl ist echt super, wie du das Auto ausbaust. Du kannst es ja noch panzern, du kannst da noch Boost dran bauen und Federung und so. Das macht alles so einen Bock. Und das ist so schön. Also muss ich wirklich sagen, kann ich nichts Negatives sagen. Für so einen schmalen Taler, für 25 Euro oder so, oder für 30 auch, für die Stunden, die ich da schon reingebombt habe, da muss man wirklich sagen, das ist einfach ein großartiges Spiel und ein Spiel, das völlig unter Wert verkauft wurde. Ja, ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass das kein so geiles Spiel, also dass das Spiel schon alles ganz okay gemacht ist, auch optisch gut aussieht und so, aber es war jetzt keins, das mich direkt angemacht hat, als ich ich gucke mir ja meistens dann, wenn bei IGN zum ersten Mal so ein 2 Stunden Let's Play rauskommt, gucke ich mir das meistens an und skippe da so ein bisschen rum und habe mir gedacht, ja, das sieht gut aus, aber ist jetzt halt das, was man macht nichts großartig jetzt besonders. Wo du gerade gesagt hast, es sieht gut aus, sieht wirklich ganz gut aus. Vor allen Dingen hast du ja auch immer so Wirbelstürme, so Sandstürme und dann das sieht einfach diese Atmosphäre in dieser Wasteland ist einfach echt schön gemacht. Und dann gibt's immer, das ist richtig geil. Wie hast du einen Film gesehen, ne? Ja. Da gibt's dann auch immer diese Megastürme, so weiß ich nicht, alle anderthalb Stunden Echtspielzeit, weißt du? Ja. Und dann musst du echt so lang und dann alle Stunde oder so, ja. Da musst du dich irgendwo verbarrikadieren, da musst du in irgendeinen Unterschlupf gehen oder in irgendeine Stadt fahren oder so. Da geht's so ab, da siehst du halt echt nichts mehr und es schießen Blitze vom Himmel und so. Das ist so geil, richtig geil, wirklich. Wenn du da halt zu Fuß langläufst, dann kriegst du halt immer irgendwelche Blechteile so in die Fresse und dann bist du halt irgendwann tot. Und dann so. Auf gar keinen Fall. Also aber willst du auch nicht, oder? Wenn dieser Sturm ist, dann auf gar keinen Fall. Ansonsten ist man da schon so ein bisschen beim Rumgucken und so und sammelt hier so ein paar Schrottteile ein, mit denen, so die Währung in dem Spiel, weißt du? Schrott halt. Wie hört sich denn die Mühle an? Die Mühle hört sich kernig an, auf jeden Fall. Weil das habe ich auch mir so gedacht, als ich die Videos angeguckt habe, das hört sich also extrem geil an. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich habe jetzt auch so Auspüffe, die schon nach oben rausragen und so. Also die Kiste orgelt richtig krass los. Hast du schon getuned? Ja, habe ich schon getuned, Dann 8 Zylinder habe ich schon reingewichst. Oh, Alter. Ich spiele. Ich habe auch schon an meine Reifen, habe ich schon so kleine Drähte rangemacht, die so abstehen. Weißt du, dass wenn du dann so, wenn neben dir ein Gegner fährt, dann kannst du die einfach so streifen, dann werden die so angeschlitzert von innen. Weißt du? Also du kämpfst schon sehr, oder man muss schon darauf achten, dass das Auto auch so einen gewissen Combat-Mode erreicht, ja, weil absolut. Das wichtig ist im Spiel, oder ist es nicht so wichtig? Doch, das ist schon wichtig. Dann, wenn du halt noch nicht so ein krasses Auto hast, so einen krassen Magnum Opus, dann würde ich halt nicht so weit in der Spielwelt vordringen, weißt du? Weil das sind halt immer so Areale, die von anderen Warlords beherrscht werden und dann gehst du halt irgendwann komplett unter, weil dann die Autos auch richtig gepanzert sind, gegen die du kämpfst. Also das macht dann keinen Sinn, aber in dem Startgebiet da, ne? Da aber ist so halt ein Fuck-up-Auto technisch wie bei Batman ist es nicht. Nee. Ging ja auch fast nicht schlechter, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ja, ich habe, nachdem ich. Ich finde auch mal ganz geil, warte mal, dass dieser Chum-Bucket, er redet halt auch ständig mit dir und er redet, wenn er über dich redet, immer vom Saint. Das ist immer der Heilige. Okay. Das, weißt du, der vom Himmel gekommen ist das, und so. Das ist er doch sowieso, oder? Also war das nicht auch bei dem Film so, dass er halt ständig so der Erlöser ist? Ja? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch abgespeichert? Galt der nicht da auch als so die große. Erlösernummer da. Ja, irgendwie. Das kann gut sein. Ich finde das Spiel einfach toll. Es sieht. Oh, jetzt will ich es haben, Mann. Die Figuren und so, aber das ist auch eigentlich scheißegal. Die Figuren sind jetzt nicht so brillant. Und was auch richtig geil ist, das Nahkampfsystem, du kannst ja halt dein Auto, dein Magnum Opus, kannst halt aufleveln hier und da mit Reifen, mit Zacken ans Dach, weil du kannst auch, wenn du in so eine gegnerische Kolonne kommst, kann es auch sein, dass von irgendwelchen Jeeps irgendwelche Typen auf dein Auto springen und dich entern, weißt du? Hätte ich es mir holen sollen, Chris, für 23 Euro? Ja, auf jeden Fall. Scheiße, am 2. März. Ist ja gestern gewesen. Ich guck mal, ob es das noch gibt. Kennst du Shopto? Würdest du bei Shopto oder bei Base kaufen? Kennst du beide nicht? Kenn ich beides nicht, nee. Warte mal. Du kannst halt dein Auto aufleveln, du kannst aber auch dich aufleveln. Das ist richtig geil. Du hast halt immer eine Schrotflinte dabei, da musst du immer akkurat mit deinen Kugeln aufpassen, also dass du da nicht so wie wild rumballerst. Und die kannst du halt irgendwie mit mehreren Läufen ausstatten. Du kannst dir neue, du kannst dir an deine Hände, kannst du dir so Schrauben machen, weißt du? Sodass deine Schläge mehr Wumms haben und so. Und das schaltest du halt alles nach und nach frei und das kannst du dir dann durch deinen Schrott kaufen. Du neue Moves kannst du dir kaufen. Jetzt habe ich mir zum Beispiel, wenn irgendwelche Gegner mit Schilden kommen, ne, die gehen einem richtig auf den Sack. Jetzt habe ich Gott sei Dank endlich diesen Move freigeschaltet und gekauft, dass wenn du die mit einem geladenen Schlag so staggerst, ne, so ins Schunkeln, ins Schaukeln bringst, dann kannst du das Schild vermöbeln. So. Weißt du, dann packt er sich einen Typen und schlägt mit seinen stählernen Fäusten da die ganze Zeit nur aufs Schild, dass es halt zerbricht und dann hast du halt so einen wehrlosen, normalen Gegner vor dir. Ey, das macht so einen Spaß. Und es ist schon relativ ähnlich dem Batman-Kampfsystem. Aber es ist nicht so, dass Max halt so mega von Gegner zu Gegner hüpft. Weißt du, das fände ich sowieso immer ein bisschen lame. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber das Kampfsystem ähnelt schon sehr dem Batman-Kampfsystem, ist aber nicht so komplex, was ich aber nicht schlimm finde. Du kannst eigentlich nur schlagen mit Viereck, mit Dreieck parierst du. Und auf X kannst du die Gegner finishen, wenn sie auf dem Boden sind. Du hast halt auch immer Messer dabei. Und ja. Dann kannst du dann halt, wenn sie auf dem Boden liegen, ein schönes Messerchen in den Kopf rammen oder dann halt auch mal schön mit der Schrotflinte einen reinrömmeln und so. Also das ist wirklich echt super. Dann gibt's auch diesen Wutmodus. Du kannst, wenn du zwei, drei Gegner richtig schön wegklopfst und hier und dort auch mal schön parierst, kommst du in so einen Wutmodus. Und da machst du dann halt so richtige so Wrestling-Moves, weißt du, dass du da irgendwie so einen German Suplex auspackst und so einen Dropkick und was weiß ich und so. Das macht schon richtig Bock. Kannst du nicht nur dein Auto aufrüsten, du kannst nicht nur den Max aufrüsten, so, ne, bessere Fäuste und sowas, sondern du kannst auch so deine Skills aufrüsten. Und zwar gibt es an raren Stellen im Wasteland gibt es den sogenannten, ich glaube, Gripper heißt der, da gehst du hin und dann kannst du deine Erfahrungspunkte dann verhökern, weißt du, für mehr Energie und für mehr. Du hast ja eine normale Energieleiste, die füllst du auf, indem du Wasser trinkst. Ne? Du hast halt immer so eine Wasserflasche dabei. Und dann gibt's so ein Special, was du verbessern kannst bei diesem Gripper, dass du halt aus den Wasserlöchern, die du findest, mehr Wasser abschöpfen kannst und so. Das macht schon alles mega Sinn und es macht halt mega Bock. Und ich bin begeistert. Für 23 Euro muss man zuschlagen. Ich guck nämlich gerade bei Trustpilot. Also base.com wird mit 8.8 bewertet von 10 und shop2.net mit 9.2. Ich glaube, da schlage ich jetzt direkt zu. Shop, wie heißt das? Shop2, also ja. Shop und dann to.net. Kommt aus Great Britain. Great Britain? Jetzt klicke ich hier mal auf Buy. Schicken wir mal den, ich bin jetzt hier auf Shop 2, aber. Ja, schicke ich dir den Link. Weil für 23 Euro, sag mal so, da habe ich schon anderen Mist gekauft. Ich kann ja nebenbei erzählen, ich habe mir Hitman Go geholt für 6 ja, Euro, weil ich so dachte, ja, kannst du mal machen. Ist jetzt nicht so viel, wenn das Spiel jetzt mir keinen Spaß macht. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe bei IGN so ein Video gesehen. Und da hat es dir schon gefallen. Da hat es mir gefallen, sag ich mal, so sehr, dass ich mal gerne reinschnuppern würde. So für 6 Euro habe ich gedacht, mache ich das. Und dieses Spiel hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Ja. Das habe ich so, also bei so einem günstigen Spiel eigentlich noch nie erlebt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich weiß noch nicht mal so richtig, warum ich so auf dieses Spiel abgehe. Ach, fuck. Hä? Warte mal, warum steht denn jetzt hier 40 Dollar Pfund? Ja, auf jeden Fall macht mir dieses Hitman tierischen Bock. Ach, scheiße, jetzt muss ich nachher in Ruhe machen. Das ist ja alles ja total. Jetzt gucke ich mir gerade den Trailer an. Und Mad Max ist natürlich gerendert, ne? Also ist keine Ingame-Grafik und so. Und ich habe im Vorfeld auch immer gehört bei Mad Max, dass den Leuten das auf den Sack geht, dass du deinen Magnum Opus auftanken musst halt immer, ne? Ja, stimmt, ja. Aber hatte ich bisher noch nie irgendwie Probleme mit. Du musst ihn halt ab und zu auftanken, so, aber es ist nie so, als wenn ich jetzt auf der letzten Rille fahre und da irgendwie noch unbedingt jetzt irgendwo hinfahren muss, um den aufzutanken. Hatte ich noch nie. Du kannst auch immer einen Tankkanister hinten noch auf den Huckepack tragen. Hinten inne, ne, weißt du? Hey, ich bin jetzt so ein bisschen ach, jetzt pass mal auf, wenn ich aus Deutschland bestelle, dann kriege ich es jetzt für 26 Pfund. Aber das ist doch immer noch, sind doch keine 23 Dollar Euro. Nee. Hä? Aber steht hier immer noch, wenn du auf. Du siehst das ja auch, oder? Bei dir kommt das ja auch für. Ich guck mir gerade noch den Trailer an, ja. Ja, aber der Preis steht doch bei dir da. Da bin ich auch gerade. Gastown. Das ist geil, ey. Ja, aber der Preis steht doch bei dir auch dran. Der gleiche, oder? Ja, steht bei mir auch dran. So, was steht da bei dir? 14,85. So, wenn ich den jetzt hier auswähle. Gut, jetzt bin ich bei 21 Pfund. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich habe jetzt 21 Pfund. Lass mal gucken, was sind das in Euro? Das sind aber trotzdem 27 Euro. Ja, das ist Quatsch dann. Das ist ja merkwürdig. Aber hier steht doch eindeutig, nun gibt es Mad Max bei Shop2 für 17 Pfund und 85 Kröten, inklusive ja. Versand. So, klicke ich jetzt nochmal. Weil da geht's halt über PayPal. Und das wäre mir halt lieber. Also, ja. Da bin ich einfach so ein Typ, der, sag ich mal, eher auf den sicheren Weg wählt. Ja. Aber wenn du dir den Trailer nochmal anguckst, der da eingebettet ist, da ist am Ende auch noch Ingame-Grafik. Och, und schweinebrutal ist das Spiel auch. Also. So von den Szenen, wenn du da jemanden killst, oder? Ja, genau. Es gibt dann auch immer so Warlords halt, gegen die du dann wie so Endbosse kämpfst und dann der Finisher ist halt, dass du deinen Kolben ihm 5-6 Mal in die Fresse drischt und dann liegt er halt am Boden und dann stampfst du nochmal mit dem Stiefel auf den Schädel. Also das ist schon. Ja, das also Merkwürdige ist, wenn ich lassen. Über diesen Preis hovere, steht dran, steht der richtige Preis dran. Sobald ich dann auf meinen Warenkorb gehe, steht der andere Preis dran und mir ist noch nicht ganz klar, warum und weshalb das so ist. Jetzt steht wieder 21 Pfund dran. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, da muss ich mich nachher mal mit beschäftigen. Ja, kann ich jetzt hier nicht machen. Warenkorb. Also noch ist alles bei mir 14,85 Euro. Auch wenn du auf Warenkorb gehst. Nee, jetzt nicht mehr. Siehst du? Das gibt's doch gar nicht, da ist doch stimmt da was nicht. Also shop2.net scheint da. Da ist das da wieder irgendwie so, dass du irgendwie so ein Codewort eingeben musst? Nee. Wäre aber nicht schlecht, wenn ich das irgendwo rausfinden könnte, so ohne dass ich. Das gucke ich mir nachher an, das ist mir jetzt auch egal. Was kostet das bei Amazon? Da kostet es an die 30. Habe ich doch vorhin gesagt, 31 Euro gebraucht. Was war denn das jetzt eigentlich? Was denn? Nee, ich wollte. Hast du noch Themen eigentlich? Willst du noch von der Oculus Rift erzählen? Ich muss eigentlich von der Oculus Rift erzählen, weil es einfach meine Ansicht zu diesem Gerät komplett verändert hat und nur so viel. Es ist die geilste Videospiel-Experience gewesen, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und ich hätte es nicht gedacht. Also, ja. Ja, erzähl doch mal. Was hast du gespielt? Wie also war das erste Mal, als du so eine Mütze da also aufhattest? Also ich weiß nicht, welche DK das war. Das war die schon geleuchtet hat, die diese Pünktchen drumherum hatte, weißt du? Ja. Es gibt ja eine, die ist normal schwarz und eine, irgendwie, die hat so Lämpchen draußen rum. Das war die mit den Lämpchen draußen rum. Also okay. Ich habe angefangen mit Jungle Dino. Kennst du? Nee, ich kenne da gar kein Spiel. Also da das war so eine Demo halt nur. Ja, auf jeden Fall, das ist, ich weiß gar nicht, ob da die Kopfhörer dazugehören. Ich glaube nicht, weil das waren Sennheiser-Kopfhörer. Und ich wüsste jetzt nicht, dass sie da irgendwie zusammen was machen oder so. Also ne, setzt sie das Ding auf und am Anfang, als ich das Ding da auf der Couch liegen sehen habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt ganz schön schwer und klobig. Nee, überhaupt nicht. Du hast ja diesen Riemen, der mittig über deinen Kopf geht und zwei an der Seite. Dann setzt du das Teil auf, kommst dir erstmal, das ist glaube ich auch eine der großen Problematiken von dieser Technologie, du kommst dir erstmal extremst bescheuert vor, wenn du das Ding drauf hast. Dann setzt du die Kopfhörer auf, so, und dann habe ich ein Pad in die Hand gekriegt oder wahlweise, also bei anderen Spielen war es auch die Tastatur auf dem Schoß, ne? Mhm. Mhm. Habe ich diese Jungle Dino gespielt, das sah in dem Optionsmenü, da hat es mich zum ersten Mal komplett weggedroschen. Weil es ist halt echt, du bist halt drin, ne, in der Nummer. Es ist halt, du bist halt verdammt nochmal drin in dieser Spielwelt und ist da dazu auch noch ziemlich geil aus. So, da muss ich ganz kurz nachhaken, weil das ein ganz interessantes Thema für mich ist. Grafik so scheiße ist, ne? Ja, pass auf. Alle sagen, dass wenn du das Spiel praktisch so auf irgendwelchen Monitoren verfolgst, dass das dann eher scheiße aussieht. Aber wenn du es spielst, fällt dir das überhaupt nicht auf. Genau, es sieht immer noch scheiße aus. Selbstverständlich, die Grafik wird nicht besser, wenn du es aufhast oder es dir irgendwie auf dem Screen anguckst. Aber es ist halt, wenn die Immersion geil ist, ist es dir halt scheißegal. Wir haben da auch so ein Spiel gespielt, 9-11 Attack. Das kenne ich, wo du durch das Hochhaus durchlatscht und einen Weg nach draußen finden musst. Und das ist halt ungelogen PlayStation 2 Grafik. Ja, ich habe da nämlich genau das habe ich bei GameStar als Video gesehen und dachte so, wie scheiße sieht denn das aus? Und ja, unser Kumpel, wie heißt der nochmal? Ja, Peschke oder? Peschke, genau. Der hat immer so gesagt, wenn du das Spiel spielst, das sieht nicht so, also das sieht zwar scheiße aus, aber das zieht dich schon sehr in das seinen Bann. Der Peschke völlig recht. Übrigens, ich warte immer noch auf den Ricky Peschke MMA Radio Podcast. Und da muss man wirklich sagen, da hat der Peschke hundertprozentig recht. Am Anfang denkst du dir, es sieht wirklich unfassbar scheiße aus, aber du vergisst es dann halt. Nochmal kurz, hab's bestellt. Wo denn? $17.85. Schönes Ding. Ja. Da können wir jetzt ja erzählen dann in den nächsten Sendungen, wie da aber jeder Fortschritt ist. Wenn es auch ankommt. So, und denkst dir halt am ersten Moment wirklich, oh, es sieht wirklich rückständig aus. Und ich stelle mir dann automatisch die Frage, das ist so ein bisschen wie bei den Smartphones. So, wir haben so hochtechnologisierte Smartphones, warum haben wir aber keine richtig geilen Akkus dafür, weißt du? So, da sind irgendwie zwei Technologien noch nicht irgendwie auf einer Augenhöhe. Und dasselbe habe ich auch bei Oculus Rift. Es sieht wirklich unglaublich scheiße aus, aber diese Technik ist unglaublich geil. So, warum kann ich nicht beides haben, weißt du? Warum geht das noch nicht? So. Und dieses 9-11 Attack ist halt auch schon ziemlich geil. Du bist halt in einem Büro. Aber nochmal ganz kurz, bevor du es jetzt erzählst, jetzt bin ich wieder ein bisschen durcheinander. Ja. Ist das jetzt was du als negativ, also wirklich als richtig negativ anführen würdest? Oder sagst du, das fällt dir wirklich nicht auf? Also du fühlst dich trotzdem relativ da in diese Welt hinein. Also mit, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt doch jetzt bei oder auf PlayStation 4 die alten GTAs. Ja. Hast du gesehen? Ja, klar. So. Und da habe ich mir auch überlegt, soll ich mir die holen, weil ich die natürlich nicht gespielt habe. Und dann gucke ich mir das so an und denke mir so, nee, ich kann nicht mit dieser Grafik spielen, weil die einfach so kacke aussieht. Ist das so bei der Oculus Rift oder ist es noch akzeptabel, weil es halt gar nicht so. Ich finde, grafisch ist das überhaupt nicht akzeptabel, aber es zieht dich dann halt so rein, weißt du, weil die Immersion so geil ist, das Erlebnis. Und da ist es halt das Krasse bei diesem 9-11 Attack. Du dann sitzt an deinem Schreibtisch und interagierst da so ein bisschen mit deiner Kollegin und auf einmal knallt's halt, ne, und dann brettern halt die Jets in den Tower, in dem du bist. Und dann ist alles, dann kommt der Sicherheitsbeauftragte für diesen Trakt, in dem du arbeitest und sagt, hier, nimm die Taschenlampe und auf geht's, ne? Problem Nummer eins, dass das Steuern ziemlich clumsy ist und überhaupt nicht so richtig intuitiv. Da fehlt mir noch so ein bisschen der letzte Funken Intuition, so wie man das steuert. Da haben wir dann auch ein Spiel gespielt, da springe ich jetzt ein bisschen, Affected. Das war eine Katastrophe zu steuern, das war so ein Horror-Ding. Aber wirklich, bei diesen 9-11 sah wirklich katastrophal aus. Aber dann, als sich da diese ganze Asche und der Rauch in dem Gebäude breit gemacht hat, dann hat das natürlich vieles von der grafischen Schlechtigkeit kaschiert. Aber du denkst dir halt, ey, es knarzt überall, der Sound ist so geil. Und du denkst dir, Alter, nee, was ist hier passiert, weißt du? Also gute Kopfhörer sind auch wichtig. Ist 50-50. Du brauchst die Brille und geile Kopfhörer. Ja, klar. Denn jetzt, pass mal auf, jetzt habe ich dann habe ich was gespielt, nachdem ich dieses Jungle Dino gespielt habe. Das war die unfassbarste Videospiel, also unfassbarste Videospielereignis meines Lebens. Ich schwöre es dir, denn noch nie. Vielleicht auch kompletter Entertainment-Medien-Kram. Noch nie habe ich. Ich habe das Pad weggeschmissen, das hatte ich noch nie. Ey, ich hab Dead Space gezockt, hab natürlich mir dann und wann in die Hosen geschissen und hab mir gedacht, oh fuck, hab PT gespielt, ne? Und hab mich erschrocken. Aber noch nie hatte ich so eine Reaktion wie bei Dread Eye. Wie bei Dread Eye. Verdammte Scheiße. Er hat mich da hingesetzt, hat gesagt, hier, zockst jetzt Dread Eye. Und das ist nämlich genau das große Problem von der Oculus Rift oder von HTC Vive oder von PlayStation VR. Aber da komme ich gleich zu. Aber erstmal muss ich das erzählen. Ich saß da, hab mir das Ding wieder aufgesetzt. Und dann kam da das Menü und dann hat er gesagt, geht's los, bist du bereit? Ich so, ja, mach doch hier nicht so einen Hermann draus, klick los, so, ne? Gestartet. Und dann saß ich in einem Kerker. Wo vor mir eine geschlossene Tür war, so eine Stahltür, und ich war festgebunden an so einem Rollstuhl. Hallo? Ja, ich höre dir zu. So, und dann konnte ich halt nichts machen. Ich konnte mich halt nur umgucken, ne? Du lenkst halt die Steuerung, die Kamera mit deinem Kopf. Dann gucke ich mich um und es tropft überall. Ich sehe es gerade, ja. Du siehst es gerade? Ja, ich gucke mir gerade so Videos an auf YouTube. Dread Eye. Ja. Ich sehe jetzt gerade so ein Gesicht, so ein zerstückeltes Gesicht von einer Frau. Ja, genau. So, und pass auf, mach mal Pause. Ja, okay. Und dann gucke ich mich da um und es ist richtig schleimig und der Sound auch, es tropft und du denkst dir nur, Alter, was kommt jetzt durch diese Tür, ne? Denkst du dir, und ich gucke mich weiter um und guck nach rechts, PAM! Ist dann ein verdammtes Zombie-Frauen... Schleimgesicht und ich habe mich so erschrocken, dass ich das Pad, was ich in der Hand hatte... Hab ich einfach hochgeworfen. Ich brauchte das Pad nicht, aber ich hatte es noch in der Hand und ich hab verkrampft, hab das Pad weggeworfen und hab geschrien, Alter. Das hatte ich noch nie. Und dann habe ich mich festgekrallt in meiner Jeanshose mit meinem. Ich dachte nur, Alter, verfickt. Ich war kurz davor, wirklich die Scheiße abzunehmen. Aber habe ich mir gedacht, nee, das so eine Geschichte hast du gerade noch nie erlebt, bei keinem Film, bei keinem Videospiel. Alter, nee. Und dann ist dieses Viech, diese Mutation, dieses Zombie-Viech, hat sich halt so irgendwie um dich rumgeschlängelt und ist dann hinter dir verschwunden. Und hast dir nur gedacht, Alter, da musst du erstmal deinen Puls irgendwie wieder regenerieren und du guckst dich um und drehst dich um, wo ist das Viech? Auf einmal geht die Tür knarzen vor dir auf nichts und oh nee, es geht weiter. Und da kommt eine Frau, so ein Mädel durch, im Weißen, so wie Samara aus The Ring. Mhm, ja. Kommt die durch, denkst du nur, ah, oh, ne, die sieht so halbwegs normal aus, so, was macht die jetzt mit dir? Hat die eine Schere in der Hand. Und ich denke mir, Alter, was kommt jetzt? Und dann schnippelt die so ganz dicht an deinen Augen vorbei, so schnipp, schnipp, schnipp an deinen Ohren und diese Kopfhörer und denkst du nur, Alter, verpiss dich, Alter, du kannst ja nichts machen, du bist festgeschnallt. Und denkst, oh, was? Und dann rammt sie dir die Schere in den Magen, so. Ich sehe genau das jetzt gerade mit diesem Schnipp-Schnipp vor mir. Du bist genauso 10 Sekunden vor dem Video. Das ist perfekt gerade. Ja, und dann denkst du dir nur, Alter, du verspürst halt auch schon irgendwie Schmerzen, weil du denkst, Alter, verpiss dich und so. Und dann guckst du dich halt um so und oh, und dann irgendwie transformiert die sich nochmal in so eine noch ekligere Version von sich und rennt auf einmal weg. Pam, rennt sie weg. Oh, und denkst du nur, Alter. Also das Video zieht mich schon voll in seinen Bann jetzt irgendwie. Also das ist ja wirklich was ich unbedingt auch mal erleben möchte. Ja. Also dieses, ob es jetzt Oculus Rift ist, aber wahrscheinlich würde ich lieber Oculus Rift ausprobieren, weil ich davon ausgehe, dass PlayStation irgendwie erstmal so eine familientaugliche Geschichte an den Start bringen möchte. Weißt du, so hier Achterbahn fahren und so ein Dreck. Was auch bestimmt ein geiles Gefühl ist, aber hast du Pornos geguckt eigentlich? Nee, aber es gab, Pornos nicht geguckt. Weiß ich auch gar nicht, ob er welche hatte. Weil das muss ja auch nochmal, also extrem geil sein. Da gibt es aber eine Situation, da haben wir Among the Sleep gespielt, oder ich, beziehungsweise da bist du ein Baby. Ohne Scheiß, und dann nimmt dich die Mutter, so, du bist halt auf deinem Hochstuhl und dann hast du Geburtstag, bla bla bla. Und dann nimmt dich die Mutter auf den Arm und das Erste, was du natürlich machst, guckst du auf die Titten. Ja, und da habe ich mir gedacht, Alter, wenn das jetzt eine Frau wäre, die richtig, die eine echte Frau wäre und so, dann meine Fresse. Aber nochmal zu kurz zu Aber auch Dread da, Eye. Ganz kurz nochmal hier die Frage, ich gucke mir das gerade an, also das Among the Sleep. Ja. Und das sieht auch wieder extrem, so comic-mäßig und schlecht aus und so. Aber das kommt dir im Spiel nicht so vor, oder was? Also das du kannst da schon so ein Gefühl entwickeln. Also das hat mir noch mit am wenigsten gefallen, dass du da so ein Baby bist. Aber da denke ich mir, ey, boah, da hätte ich jetzt mal richtig geile Grafik, dann würde mich das noch mehr in seinen Bann ziehen. Also bei Among the Sleep hat mir die Grafik hat wirklich dazu geführt, dass es sich aus diesem Erlebnis ein bisschen rauszieht, weil es wirklich so unfassbar scheiße aussah. Ja, das ist DK1 noch. Also das ist nur eins der ganz Aber nochmal zu Dread Eye, da hatte ich dann noch eine. Also es stellte sich dann heraus, dass diese Figur, die dich am Anfang so erschrocken hat, wo ich das Pad, welches ich gar nicht in Benutzung hatte, sondern einfach nur in meinen Händen hielt, durchs Zimmer gefeuert habe, dass die dich dann schiebt in deinem Rollstuhl. Die schiebt dich dann. Ja. Hä? Ja, zuerst erstmal. Er schiebt dich dann durch so eine Irrenanstalt oder so und dann denkst du dir nur, Alter, nee, eigentlich willst du, dass jetzt vorbei ist. So, ich stell mir gerade vor, so eine Oculus Rift in so einem Szenario wie bei Evil Within, wenn du da auch unten in der Klapse bist und so, da drehst du ja am Rad. Also, weißt du, wenn dann auch noch die Typen da sind, die praktisch unsichtbar sind und du musst da auf die Fütze, Alter, das, ist mal ganz ehrlich, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der ein oder andere da eine Panikattacke bekommt. Also ja, das kann wirklich sein, dass du dann einen Herzinfarkt kriegst oder so. Aber ich würde es so gerne ausprobieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja gerade, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, so in der Phase, sobald mein iMac verkauft ist, will ich einen neuen Rechner. Und aufgrund dieser scheiß Oculus und so, gucke ich immer mal wieder, das habe ich früher nie gemacht, nach guten Gaming-Laptops. Ja, auch schweineteuer sind. Aber ja, seit dem heutigen Tag. Ah, da, meine Güte, da würde ich ja. Joe, Duncan Trussell ist ein Kumpel von Tobi? Von Tobi, und durch Tobi hat Duncan Joe Rogan kennengelernt. Ja. Und der hat mal im Podcast erzählt, also das war damals noch DK1-Zeit, hat er gesagt, das wird diese ganze Welt, diese ganze Gaming-Welt so sehr verändern, wie das Internet zum letzten Mal so die Welt verändert hat. Also jetzt nicht nur wegen den Spielen, sondern er hat halt von so einer Demo berichtet, da sitzt ein Typ mit einem Klavier irgendwo halt so in so einem Raum und das mal sah auch wohl so gut aus, dass du da um den herumgelaufen bist und so. Natürlich, diese Effekte funktionieren nur einmal, ist ja klar. Da nimmst du mir gerade das große Fazit weg. Entschuldigung. Aber warte mal, bei Dread Eye, das Ende, ich spoiler jetzt Dread Eye, für alle, die noch Dread Eye zocken wollen, auflegen, leg mal auf. Dann am Ende in so einem Raum, in so einem runden Raum, wo du nur hinter dir hörst, so diese unfassbar geile Soundkulisse, dass eine Tür zuschlägt und auf einmal hörst du es nur blubbern. Und du siehst, du musst halt richtig nach unten gucken, da kommt dann halt auch nochmal dieses Mädel, was dir nochmal irgendwie ein paar Mal die Gabel, da hätte ich fast gesagt, die Schere in den Magen rammt, aber das fand ich jetzt nicht so krass. Dann siehst du, wie da Wasser hochsteigt. Ja. Und denkst nur, das ist jetzt aber ganz schön scheiße. Irgendwann hört das ja bestimmt auf. Nee, es steigt immer weiter. Und wirklich, ich hatte dann das Gefühl, dass ich meinen Kopf nach oben gereckt habe, weißt du? Weil die Wassernaht, sage ich jetzt mal, der Spiegel halt an deinem Hals ist und dann wupp. Und dann musst du wirklich kurz überlegen, dass du Luft holen musst, weißt du? Und ich glaube, wenn da die Grafik nochmal viel geiler wäre, dann hättest du richtig Panik. So, weißt du, aber dadurch, dass die Grafik durch das Wasser natürlich noch nicht ganz so geil aussieht, hast du halt echt so in dem Moment kurz so, ich kann ja Luft holen, das ist ja alles gut, so, ne? Aber das war wirklich der Wahnsinn. Also dieser eine Moment, wo du dich umdrehst und auf einmal, das war wirklich dieser PT-Moment, weißt du noch, wo du durch diesen Gang gegangen bist und dann dich umgedreht hast und auf einmal ist diese Gestalt vor dir. Ja. Ganz genau das war das auch. dieser eine Moment, der hat mich völlig weggeblasen, wo ich mir gedacht habe, ich brauche so eine Oculus Rift auf jeden Fall. Und dieses, wo das Wasser gestiegen ist, habe ich mir nur gedacht, oh, leck mich am Arsch, wie krass. Wenn das noch auf die Spitze getrieben wird, mit geiler Grafik, wenn das noch perfektioniert wird, dann ist dieses Oculus, HTC Vive und PlayStation VR ist der verdammt nochmal größte Scheiß. Und wobei, da ist PlayStation VR momentan vielleicht sogar auf Platz 3 bei mir gewandert, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich muss man es mal sehen. Ich habe auch mir die HTC-Videos angeguckt. Das sieht ja auch geil aus. Also sieht auch richtig geil aus, ja. Also es schwankt so ein bisschen, dass die PlayStation VR auf Platz 3 gefallen ist, aus dem Grund, dass Sony da so ein bisschen den Daumen drauf hat, dass da nicht so viele krasse Indie-Dinger drauf hält. Wobei, wenn ich mir jetzt überlege, dieses, wie heißt dieses neue Horror-Ding, was gerade im PSN ist. Ja, ich hab's auch. Ich weiß, Fearless, was du meinst. 4. Ja, das soll aber scheiße sein. Layers of Fear. Genau. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich auch nur Videos gesehen. Da habe ich bei den Rocket Beans was gesehen, dass es halt sehr knobellastig sein soll. Aber das war ja auch ganz schön schockermäßig und so. Und ja, ich habe ein Testvideo, zwei Testvideos dazu gesehen, bei IGN und bei GameStar. Und von Layers of Fear. Bitte? Ja, von und die haben beide eher jetzt, sagen wir mal, so nicht so. Ja. Lobend über das Spiel gesprochen. Auch viel zu teuer. Für 20 Euro, für einen 10er bin ich da definitiv dabei. Aber ist totaler Quatsch, was ich mir eigentlich gerade denke. Dieses Soma und das Layers of Fear und so, das sind ja eigentlich so Spiele wie Dread Eye und auch wie dieses Affected, was ich da gespielt habe. Das sind eigentlich schon so Spiele, die ich geil finde. Und ich glaube, wenn die da wirklich einen guten Preis haben und ja, auch die Auflösung ist nicht ganz so hoch wie bei Vive, könnte eigentlich doch ganz interessant sein, weil du hast die bestehende Technik, habe ich hier zu Hause und ich bin wirklich gespannt, also ich bin wirklich hin und her gerissen und bin mal gespannt, wie was die kostet, die PlayStation VR und was es dann da für Produkte gibt. Crytek hat ja gerade diesen Klettersimulator da und so. Ja, den gibt's aber nur für Oculus. Ach, den gibt's nur für Oculus, bislang, okay. Ja, der Preis ist halt absolut das Ding. Also, wenn so eine, sie haben ja gesagt, das kostet so viel wie eine neue Konsole, dann sind wir bei 300-400 Euro. Ist okay. Ja, da bin ich aber kein Early Adopter, also da warte ich erstmal, weil ich mir fast ausmalen kann, dass der Preis in einem überschaubaren Zeitfenster sinken wird. Mhm, das ist zu so teuer, also das Oculus, was haben die gesagt? 500? 700. 700, stimmt, dann habe ich doch. Ich wollte zuerst 7 sagen, habe aber. 740 oder sowas, wenn du es importieren willst. Und die Vive 1000 Euro und noch was. Ja. Aber ich, da sagst du. Ja, warte, da kann ich aber noch eher mit leben, dass die deutlich teurer sind, weil du natürlich, sag ich mal, dir den Content eigentlich aussuchen kannst. Also jeder kann dafür entwickeln. Es werden viel mehr damit rumspielen. Richtig. Und das, glaube ich, bei so einem ganz neuen Produkt ist das fast sogar wichtiger als vielleicht das bestgepolischte Spiel zu spielen, sondern, also weißt du, dass du einfach mehr ausprobieren kannst, um zu gucken, was funktioniert, weil es könnte natürlich sein, dass das, was jetzt aktuell super funktioniert, alles überhaupt nicht mehr da, also das ist sogar sehr sicher, du kannst zum Beispiel kein FIFA mit so einer Brille spielen, das macht keinen Sinn, oder selbst Shooter sind, glaube ich, fast nicht vorstellbar, oder, mit so einer Oculus, weil es halt viel zu schnell wäre, oder? Rail-Shooter schon, Rail auf einer Schiene, warum nicht? Auf einer Schiene heißt, die Gegner kommen auf einer Schiene auf dich zu, oder wie? Nee, du bist auf einer Schiene und fährst da, also ah, okay, ja, ist der Begriff dafür, dass du dich automatisch bewegst und dann einfach alles abballerst, wie damals die alten Lightgun-Shootern in den Videotheken die kenn ich und nicht, so. Die kenne ich. Ach so, ja, doch, natürlich, ja. Klar, aber so bewegen, sag ich mal, wie jetzt bei Call of Duty, das ist, glaube ich, zu viel. Also, ja. Und selbst wenn du dann im Multiplayer-Modus da aktiv wärst, glaube ich, ist das fast mit so einer Brille nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man das spielen soll. Nee, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber es wird einiges geben, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es uns mal so richtig erreichen wird. Also ich habe ja mal gesagt, für mich ist so eine Brille wirklich auch für Autorennspiele der Shit. Ich weiß nicht warum, aber da stelle ich mir so immersiv vor, wenn du da mit so einem, weil da die Geschwindigkeit so richtig rüberkommen kann. Weißt du, wenn du da so eine Brille auf den Augen hast und dann einen geilen Sound hast, brauchst natürlich noch ein Lenkrad dazu, ist klar, ist natürlich schon ein teurer Spaß. Mhm. Aber wenn du das alles hast, dann kommt man so einer Simulation, also so in so einem Rennauto, glaube ich, extrem nahe. Also das ist, oder auch so Flugsimulatoren, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas geil ist. Jetzt nicht für mich, weil es natürlich auch wieder so ein bisschen Nerd-Scheiß ist und man viel rumfriemeln muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Brillen die Gaming-Welt nochmal ganz schön auf den Kopf stellen. Vielleicht kann ich nächstes Jahr vorstellen. Und ich bin ja sowieso ein Freund Immer mal eine Generation aussetzen oder die erste. Ich bin ja immer der, ich bin ja der iPhone S-Typ. Ich habe ja immer die S-Varianten, weil ich mir mal, wenn da irgendwie ein neues Format oder so rauskommt, dann nehme ich immer dann schon die bewährte Variante. Und so werde ich es, glaube ich, auch mit den Brillen machen, dass ich mir dann. Ich lasse auf mich zukommen. Also, ja, dass ich mir dann die zweite Variante hole. Ich hätte es fast gesagt, dass ich mir die zweite, so eine zweite Smartwatch hole, aber Smartwatch, das finde ich völlig bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Für den Preis finde ich es auch bescheuert. Nee, ja. Nee, weil ich heute eine Apple Watch gesehen habe und habe mir wieder gedacht, wie. Also die Gear von Samsung. Die sieht schön aus. Die finde ich ein bisschen besser, weil sie halt nicht so. Also, du merkst aussieht. Halt, dass Apple mit ihrer Watch schon noch so ein bisschen auf dicke Hose machen will auch. Ja. So, also Luxusprodukt pipapo und die von Samsung wirkt ein bisschen funktioneller. Also, weil wenn ich mir überlege, wozu brauche ich so ein Teil, dann ist es eigentlich nur Sport. Und dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher die Samsung bevorzugen. Natürlich hundertprozentig, ja. Da auch. Also diese Samsung hier, die sieht echt schön aus mit diesem runden. Ja, auch wie sie zu bedienen ist, weißt du, mit diesem Drehlümmel da und so. Dass du das drehst, das finde ich auch echt super, aber diese Apple Watch ist so ein Schwachsinn, du. Ja, die werden ja jetzt im Sommer eine neue raushauen, da werden sie wahrscheinlich auch wieder einiges ändern. Ja, das wird sechseckig sein. Das ist kann natürlich sein. Oktagon. Ja. Oktagon ist ja auch ein Sechseck, wa? So ein Oktagon ist immer, Oktagon das sind ja die meisten. Oktagon ist ein Sechseck mit zwei Ecken extra. Ja, das ist richtig, aber die musst du frei rubbeln. Das ist dann immer noch so eine Sache. Jetzt das große Aber. Das berühmte Oktagon. Abseits, das doch wirklich für gerade für die HTC Vive für über 1000 Euro. Das Preis ist da, ne? Da muss man wirklich sagen, das ist schon happig. Ja, aber das ist ja, da muss man ganz kurz dazu sagen, das ist ja dann nicht nur die Brille, sondern mit der Vive hast du ja den Vorteil, dass du noch so einen 10x10 Meter Raum dir erschaffen kannst, indem du dich frei bewegen kannst. Gleichzeitig hält das natürlich auch schon wieder so, sag ich mal, bei mir das Kaufinteresse zurück, weil du musst ja erstmal diesen Platz auch schaffen. Ja, natürlich. Weißt du? Also, ich meine, du kannst natürlich auch weniger machen, aber was nützt mir das, wenn ich jetzt hier auf 1,50 Meter mich bewegen kann? Also, du willst ja dann schon einen Raum auch ausnutzen, der dir zur Verfügung gestellt wird. Ja, genau. Das müsste, also wenn hier, also das wird jetzt hier nicht mehr stattfinden, aber hier müsste ich es echt dann irgendwie im Wohnzimmer benutzen, aber glücklicherweise habe ich ja dann da so ein relativ recht großes Zimmer für mich alleine. Da wäre das dann kein Problem. Also da habe ich dann auch wirklich Bock und da werde ich dann auch das vollumfänglich ausnutzen. Und bei der Vive hast du ja auch noch diese zwei Würfel dabei und das irgend so ein Pad, ne? Diese zwei Pads da, die du hast, diese zwei Controller. Ja, das finde ich übrigens super. Also die müssen richtig, richtig gut sein. Ich habe mir jetzt heute mehrere Videos dazu angeguckt, haben es bei IGN viele getestet und die haben auch davon geschwärmt. Also hast du eigentlich einen Controller in der Hand gehabt jetzt? Ja. Und wie sind die so? Wie fühlt sich das an? Das war ja ein Xbox 360. Ach so, du hast nicht die Oculus-Dinger da gehabt. Okay, weil das würde mich auch nochmal interessieren, so vom Gewicht her, das sind ja alles so Faktoren, die nochmal ganz wichtig sind bei einem Controller. Jetzt ist das große Aber, von diesen ganzen Spielen, Jungle Dino habe ich gespielt, dieses 9-11 Attack, Affected, Dread Eye Among the Sleep, da spielst du nur einmal, ne? Dann ist durch. Ja, aber das sind ja auch genau dafür da, um, sag mal, die vollen Stärken dir erstmal vor Augen zu führen. Klar. So. Also ich habe dann noch The Vanishing of Ethan Carter gespielt und das ist halt so, da kannst du dann halt noch ein bisschen länger drin sein, aber hat mich unfassbar gelangweilt. Es hat mich kolossal gelangweilt. Und dann habe ich gespielt, Eve Valkyrie. Kennst du das? Sag mir irgendwas. Das ist ein Raumschiff-Shooter im Weltall. Ist das das, was es auch fürs Ding gibt, für PlayStation, mit dem die werben? Nee. Nee, meinst du No Man's Sky? Ich weiß es nicht. Also ich habe halt dabei bei der PlayStation-Werbung habe ich immer auch so einen Shooter gesehen, wo du mit dem Jet durch die Gegend oder mit dem Raumschiff durch die Gegend. Also dieses Vanishing of Ethan Carter sah halt auch ganz gut aus, aber dieses Eve Valkyrie, das sah halt echt geil aus. Da habe ich mir eben gedacht, also so stark ist das Gefälle. Und es gibt ja auch schon die ein oder andere Portierung, ne, von AAA-Spielen, wie zum Beispiel, wie heißt dieses Zombie-Parcours-Spiel? Dying Light? Dying Light gibt es, Dying Light gibt es, dann gibt es auch Alien Isolation. Und so, die gibt es ja schon richtige Top-Story-drivene Spiele. Ist natürlich die Frage, wie das gerade bei Dying Light, wie das da ist mit der Steuerung und so, ne? Das ist natürlich die große Frage. Ich gucke mir gerade das Eve Valkyrie an und das ist das, was ich gemeint habe. Also das gibt es auch für die PlayStation. Das hat auch richtig Bock gemacht mit dem Pad. Ja, ich sehe es auch gerade. Also das sieht zum einen gut aus und zum anderen kann ich mir das wirklich auch, weißt du, so, dass du da halt auf so Highscores erstmal nur gehst. Also ja. Ich glaube noch nicht, dass es da jetzt so die mega Story-lastigen Dinger gibt, wobei natürlich bei diesen ganzen Horrorspielen sich natürlich eine Story anbietet, klar, aber die setzen dann halt nur wieder auf diese Schocker. Aber ja, so ja. Für so ein Spiel, an dem du länger vielleicht rumzippelst, das ist dann halt irgendwas mit Highscore. Und ja, wenn du jetzt so überlegst, ganz am Anfang, wo es eine Konsole mit Controllern gab, war halt F-Zero so der Scheiß. Weißt du, im Kreis fahren und gucken, dass du irgendwie eine schnellere Zeit hinlegst. Also wahrscheinlich wird sich das auf diesem Level dann auch erstmal abspielen. Oder halt einfach ganz anders sich entwickeln. Weil wenn du an das Climb denkst für Oculus, glaube ich, dass jetzt da nicht der Fun dran besteht, so schnell wie möglich den Berg zu besteigen, sondern in diesem Berg zu sein und dir wirklich diese Schritte überlegen zu müssen und so. Also weißt du, das ist halt nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis. Vielleicht ist das gar nicht so, jetzt sag ich mal, Achievement-lastig, wie wir das bislang gewohnt sind. Also dass du halt immer irgendwas Geiles schaffen musst, sozusagen, um dann die Befriedigung zu erhalten. Also das HTC Vive-Video von GameStar gesehen? Wo sie Shooter testen und das so? Das habe ich auch gesehen, wo sich die Olle da in die Hosen gepisst hat, weil sie das Horrorspiel da gespielt hat. Also ich habe das Video noch nicht gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, also die Technik interessiert mich schon sehr, aber steckt natürlich schon ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Das wird jetzt interessant. Ja. Ende des Jahres, denke ich mal, wird da wieder mehr zu sagen sein. Zu diesem ich denke auch, ja. Also das große Problem ist halt, dass diese ganzen, jetzt bin ich gerade aufs Fazit gekommen, geklickt. Wessen Fresse sehe ich da als erstes? Stange. Stanginator. Da siehst du übrigens diesen Freak, der zuletzt da mal so ein komisches Video eingesprochen hat, wo ich dich gefragt habe, was ist denn das für ein Irrer? Jan Perucca? Ja. Den kann ich nicht ertragen, so von seiner Stimme her. Ach, ist das der so ganz geschwollen redet? Ja, so geschwollen, aber auch so nasal. Ja, den kenne ich, die mache ich immer aus, die Videos. Dann schreibe ich immer, gebe ich immer einen Daumen runter und schreibe einen. Und schreibst einen Kommentar mit dem Odi in seinen Account. Nee, ich schreibe wirklich einen Kommentar, gebe einen Daumen runter und also der ist unerträglich, liebe Freunde. Ja, aber der wird halt smart as fuck sein. Ja, der macht, den siehst du da auch, der sieht so aus, wie du es dir vorstellst. Also, ja. Ja. Ach, sind wir nett. Wir sind einfach Sympathen. Wir sind unfassbare Sympathen. Force of Truth. Ja. Ja, ich muss nochmal kurz zurückspringen, weil ich, was wolltest du noch was für Oculus sagen? Nö. Ich wollte nur sagen, dass das meine Weltanschauung bezüglich VR völlig dramatisch geändert hat und das bestätigt auch das, was das große Problem von VR und auch in der Zukunft sein wird. Du musst es aufgesetzt haben, um die Faszination von VR zu begreifen. So kannst du es dir nur vorstellen. Du guckst dir Videos an, wie sich da Leute in die Hose scheißen. Du denkst, ja, okay, ist das gestaged, ist das nicht gestaged? So, aber du musst es auf dem Kopf gehabt haben, um zu begreifen, dass es einfach das allergeilste ever ist, wirklich. Ja, für mich war der Key-Moment sozusagen, als bei der E3 diese Halo-Geschichte da für Oculus vorgeführt wurde. Und man hat sich das so angeguckt und dachte so, okay, was soll denn das jetzt für ein Scheiß sein? Und alle, die es auf hatten, waren total geflasht. Und ab dem Moment habe ich mir so gesagt, okay, ich werde mir definitiv kein Urteil mehr bilden anhand irgendwelcher abgefilmten Geschichten oder so. Ich muss das Ding auf der Haube haben und dann kann ich irgendwie was dazu sagen. Ja. Also schön gesagt. Muss man wirklich sagen, ein Stück weit charmant hast du das ausgedrückt, aber auch ulkig. Oh ja, beides stimmt. So, jetzt habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ein Glück, ich habe drum gebetet, dass du das Maul hältst. Okay. Weil es hat nämlich einen Grund. Hab ich keinen Bock mehr. Gut. Jetzt zum Schluss gibt's einen unfassbar tollen Titel, den alle Menschen, die die letzte, wie hieß das nochmal, Abendschau-Ausgabe gehört haben, schon gehört haben. Super, aber wirklich nur die bis zur letzten Minute durchgehalten haben. Diesen Titel spiele ich jetzt nochmal, weil der nicht anmoderiert von vielen Menschen als Spaßtitel interpretiert werden könnte. Das ist er aber nicht. Dieser Titel ist Lyrik pur. Also das ist wirklich ein Titel, liebe junge Menschen, der geht 4 Minuten, 14 Sekunden und da sitzt wirklich jeder Satz, jedes Wort. Das ist ganz, ganz große Poesie. Und gerade Menschen, die, sag ich jetzt mal, auf dem Land aufgewachsen sind, verstehen so Sätze wie: Ach, jetzt kommen die Gardinen wieder. Ja, der Abend gehört den Gardinen. Das ist einfach, nee, du. Ich mache mich darüber nicht lustig. Das darf man auch nicht, weil es ist so selten in der jetzigen Zeit, dass man irgendwie Texte hört, die wirklich einfach so groundbreaking sind, so lyrisch. Wenn ich euch da nochmal den einen oder anderen Ratschlag geben darf, dann hört euch nochmal die letzten 15 Minuten der Non-PG-Abendgala an. So, ich dachte, da kommen deine 15 Minuten. Denn da habe ich euch am Fließband Songs eingespielt, die einfach nur vom geistigen Know-how, also wirklich seinesgleichen suchen. Also, da muss aber sagen, das waren deine letzten 15 Minuten, nicht die letzten 15 Minuten der Abendshow. Ja, meine letzten 15 Minuten, wo ich noch dabei sein durfte bei meinem Projekt. Ja, das war der Moment, das war der Moment, an dem Vince McMahon Handschellen umgewickelt bekommen hat und einfach so aus dem Madison Square Garden rausgeschubst wurde. Das ist die große Kunst, wenn man so einen Moderationsbogen aufbaut, so wie ich. Ja. Dass der natürlich dann, sag ich mal, den Titel hinein abschließen muss. Das kann nur funktionieren, wenn nicht irgendein anderer Blödsinn dazwischen gesabbelt wird. Das haben wir gar nicht über die Oscars geredet. Ja, haben wir nicht, aber wir haben auch letzte Woche darüber nicht geredet, von daher fällt es gar nicht auf. Das ist richtig. So, jetzt kommt dieser wahnsinnig tolle Titel und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, hier den Text mit gespitzten Ohren mitzuverfolgen. Ich sag schon mal Tschüss. Und ich sage dasselbe. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ahoi. Genau. Sagt euer Odin. Singt am Sportplatz. Der Marco hat schon wieder zu viel. Und die Froni geht nach Hause. Und wenn alles wieder schief geht, geht die Sonne trotzdem auf. Auf dem bei Finsterwalde sagt man, leben noch Freunde. Die halten aus, die sagen, sie bleiben dabei. Trotz Finsterwalde haben sie Träume. Hell wie der Himmel. Im Feld nach dem Spiel gehört der Abend den Gardinen und der Wald schweigt sich aus und dann ist irgendwann Ruhe. Und wenn alles wieder schief geht, geht die Sonne trotzdem auf. Auf dem Dach gelegt ein Adler, wo die Krähen Urlaub machen. Geht die Sonne trotzdem auf dem Rad. Ach, schön.